schon mal krass. Ja, meine Damen und Herren, und mit diesen Worten eröffnet Mondaffe die Runde heute Abend. Meine, das war aber krass. Das bezieht sich auf die Soundqualität, die wir hier teilweise haben. Wir hoffen, das wird nicht zu traurig heute. Wir haben uns den Valomat vorgenommen und außer Solanum und Mondaffe ist heute noch die Lilly dabei. Hallo Lilly. Ja, hallo, schön, dass ich auch mal wieder dabei sein darf. Ja, der Rest hat frei, deswegen, weil Chris heute nicht da ist, sind wir heute auch mal wieder im technisch einfacheren Gewande angetreten. Aber wir hoffen, dass wir trotzdem Unterhaltung genug für euch haben. Und was blendest du uns jetzt ein, Solanum? Das sind die Parteien, die zur Wahl stehen. Ah, okay. Ja, denn die oben kennt man ja, da die NPD will man nicht. ÖDP lacht man schon mal drüber. Die Rechte. Oh, deutsche Mütter. Die Grauen, nicht das Grauen. Die Urbanen, eine Hip-Hop-Partei. Die deutsche Mitte war doch auch Aluhut-Territorium, oder? Ich meine schon. Ja, dass der Christoph Fürstel war dabei. Ja. Ah. Die Magdeburger Magdeburger Gartenpartei. Gartenpartei ist gegen Bebauung von Gartenparzellen mit Eigenheimen entstanden. Oh, Ein die Veganerpartei. Ja, es ist also, wir haben schon viele coole Sachen hier. Was ist denn Kann die? Guck doch mal bitte noch mal. Ich möchte mal wissen, was die Hip-Hop-Partei, die wow. Urbane, da. Eine Veganerpartei finde ich witzig. Haben die überhaupt genug Kraft, ein Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen? Für die muss jemand anders das Kreuz tragen. Und ich bin bei der städtischen. Re Anders als ihr Name es vermuten lässt, möchte die Urbane nicht nur Wähler in städtischen Regionen ansprechen. Warum nennt ihr euch dann so? Nur mal eine ganz einfache Frage. Oh Gott. Deutsche Waffenexporte Beschissungsmarketing. stoppen, die sollen alle an die Hip-Hopper gehen. NATO-Mitgliedschaft beenden? Vor dem Hintergrund der Gewalterfahrung in der Hip-Hop-Community in den 1970er Jahren. Wer seid ihr? Irgendwie seid ihr aus der Bronx und über 50 oder was? Also wer von den Leuten in eurer Partei hat denn in der Hip-Hop-Community in den 70ern Gewalterfahrung gemacht? Da wusste die Hip-Hop-Community noch nicht mal, dass die Hip-Hop-Community heißt und war in Amerika. Ich dachte, Hip-Hop wäre in Deutschland nur erst in den 80ern und in den 90ern und so weiter, Ja, oder? natürlich. Ach, 80er. 80er waren irgendwie so, gibt es da diesen tollen Thomas Gottschalk-Rap und so. Schreckliche, schreckliche Versuche, aber Ich dachte, es Hip-Hop-Community in hätte. den 70ern. Ich dachte, Deutschland hätte es angefangen so mit Fanta 4 und so. Im 221 Endeffekt, ja. Mitglieder. Vergleichen wir jetzt Okay. mal mit der Magdeburger Gartenpartei. Ja, die haben so wenige, Ach du Scheiße. weil die sich ständig gegenseitig erschießen, wahrscheinlich, weißt Hm, du? Hey, du hast meine Mutter gedisst. Hey, das war der Fraktionsvorsitzende, du Idiot. Was haben wir hier noch? Ah ja, gucken wir uns mal an, wie viele Leute die Kommunisten haben. Oh. 1000. 3000, also die Ach BKP. so, ich kann das noch schlecht lesen. Ich bin ja Dann schon haben wir hier noch alt. die MLPD. Die Keine MLPD macht im Angabe. Moment ziemlich viel Werbung in den Studentenstädten. Ich frage mich, wo die ganzen Gelder dafür herkommen. Ja, bei Das uns war hängt echt hier spannend. alles voll. Das kann ich bestätigen. Direkt vor meiner Tür hängt eins. Und die haben auch Ja. so geile Forderungen. Am besten fand ich Erzeugerpreise rauf, Verbraucherpreise runter. Ja. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie es funktioniert. Aber wenn die das schaffen, ist das praktisch ein Perpetuum mobile. Ja? Dann müssen wir uns um Geld keine Sorgen mehr machen. Mars, das ist Kommunismus-Magic. Das wurde nur noch nicht richtig umgesetzt, ja? Ah, okay. Dieses Mal aber. Dann funktioniert das auch. Ja. Also alle MLPD wählen. Gut, der Stream ist beendet. Nein. Was haben wir noch? AfD hat 30.000, Piratenpartei hat 10.000. Ach, so viele sind noch bei den Piraten. Deine Jungs haben Fünf. 5.000 ungefähr. Ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wie wahnsinnig gefährlich diese 5000 extrem Rechtsradikalen für unsere Demokratie sind. Ja, direkt mal Geld gegen rechts für rausballern. Ja, 100 Freie Millionen für Wähler. 5000 Leute. Oh shit, die Partei ist ja nicht schlecht aufgestellt, was die Mitgliederzahl angeht. Respekt. Und die Bayernpartei. Ja. Das ist ja eh mein Lieblingssteckenpferd. Ich wäre immer noch dafür, dass Seehofer aus der Allianz ausschert und die CSU ihren eigenen Wahlkampf macht. Da könnte man vielleicht irgendwie einen Hebel ansetzen. Ja, die Bayernpartei, die hat ein interessantes Wahlprogramm. Also mit Bayern steigt aus der Bundesrepublik aus. Immerhin kann jeder Bikesit begeistern. Außerdem möchte sie Schwangerschaftsabbrüche deutlich einschränken und ausländische Wiederholungstäter sofort abschieben. Okay. Das klingt wie eine andere Partei, die man wählen kann. Mhm. Was haben wir noch? Es gab noch irgendwo... Geil, Sozialistische Gleichheitspartei. Etwas höher. Bergpartei. Ei. Antikapitalistische Partei, aber natürlich. Jeder über 1,70 Meter wird gekürzt. Die SGP ist dem Internationalen Komitee der Vierten Internationale angeschlossen, welches in Opposition zum Stalinismus und Abspaltung der 1938 gegründeten Vierten Internationalen entstand. Leute, 1938 habt ihr also so festgelegt, wo es hingehen soll. Ja? 2017 redet ihr immer noch den gleichen Kram. Hm. Wenn der Plan perfekt ist, muss man ihn nicht anpassen. Sie sieht sich selbst in der Tradition von Leo Trotzki und Rosa Luxemburg. Oh ja, bitte. Das Bündnis Grundeinkommen. Eine Themenpartei, ja, okay. Das Grundeinkommen in Deutschland zu verwirklichen. Ah, das haben jetzt mehrere Parteien in ihr Programm aufgenommen, ne? Ja. Gab es da schon Infos, wie die Modellversuche in den skandinavischen Ländern abgelaufen sind? Ich habe noch nichts von Ergebnissen gehört. Ich habe nur von diesen Versuchen gehört. Und es gibt auch irgendwie noch in Deutschland auch so ein Projekt, so eine Lotterie praktisch, wo du dich bewerben kannst und wenn du irgendwie ausgelost wird. Ah, stimmt, das hat mir eine Freundin geschickt, da habe ich mich tatsächlich schon beworben. In der Schweiz haben sie es, glaube ich, auch probiert, aber ich habe auch immer. In der Schweiz ist es abgelehnt worden durch Volksbefragung. Ach, okay. Also zumindest hat das Volk sie abgelehnt. Ich weiß nicht, inwieweit die Regierung sich daran halten muss in der Schweiz. Wäre mal spannend zu sehen, wie die Ergebnisse so ausfallen. Ich meine, wenn schon einige sich das ins Parteiprogramm klatschen, dann wäre es vielleicht praktisch, erstmal auf die Ergebnisse abzuwarten, aber okay. Oh ja. Die grauen Parteien, da sind dann quasi meine grauen Panther hin, die ich bisher immer gewählt habe. Ja, leider. Gute Jungs. Eine Mitmachpartei. Die in den 1990ern und 2000er Jahren bei Landtagswahlen mehrmals zum Teil deutlich über 1% der Stimmen erreicht hatten. Naja, schlecht ist nicht. Das Blöde ist, die Leute, die dann damals gewählt haben, die waren halt eine Legislaturperiode später schon nicht mehr in der Lage, die zu wählen. Und ist halt, bis man dann im Altenheim wieder die Prospekte ausgelegt hat. Partei für Gesundheitsforschung. Ich mag einen Themenparteien. Erforschung altersbedingter Krankheiten sowie wirksamer Medizin gegen diese Krankheiten. Ihr möchtet also gerne unsterblich werden, oder was? Ja, das wäre dann... Die Ozymandias-Partei. Man hätte hier die Partei der Humanisten und dann wäre das hier im Prinzip die Partei der Transhumanisten. Ja, sind aber nicht Vegetarier und Veganer auch Transhumanisten? In einer gewissen Art und Weise? Aber immerhin, ne? 1200. Vernunft, Vegetarier und Veganer. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, ne? Ist so ein bisschen die Frage, wie die drei Worte zusammenpassen. Das ist wie so ein Test, weißt du? Bitte streichen Sie ein Wort, das nicht in diese Reihe passt. Veganer, Vegetarier, Vernunft. Interessant. Steckt der IQ-Test schon in der Beschreibung? Die Selbstbeschreibung der Partei war auch sehr spannend. Ich glaube, ich habe die bei der letzten Wahl entdeckt. Der Stapel ist da. Hallo. Ach, der Stapel auch noch. Der ist ja richtig voll hier. Hi. Ja, ich war noch in der Stadt und habe noch jemanden getroffen. Sonst wäre ich pünktlich. Ja, ist nicht so schlimm. Wir sind gerade nur die Liste der Parteien durchgegangen. Du hast sie alle verpasst. Oh nein! Also, so nach der Liste hier weiß ich nicht. Also Partei der Vernunft vielleicht. Das spricht mich an. Vernunft. Ja. Aber das haben die Vegetarier ja auch. Ja. Und einen Garten hätte ich auch gern, sage ich. Was, die Bergpartei hatten wir noch nicht. Und ein bisschen runter. Ein bisschen runter noch. Okay. Ja. Bergpartei, die Überpartei. Öko-Anarchist. Sandreal-Dadaistisches Sammelbecken. Real-Dadaismus, okay. Ist das eine von diesen Satireparteien? Ich könnte es mir vorstellen. Berliner Hausbesetzer-Szene. Ach nee, das war das, stimmt. Sie betont, dass sie keine Spaßpartei sei, aber Politik auch Spaß machen solle. Naja, wie ich meine, bist du mal im Bundestag gewesen, hast du mal die Gestalten gesehen, die da rumhängen? Wie willst du denn da Spaß haben? Total lustig, würde ich mir jederzeit wieder angucken. Der Altmaier, ja. Die alte Spaßgranate. Ja, aber man hätte mal den Squatter-Leuten in Berlin aus den 90ern erzählen sollen, dass es dafür eine Partei geben wird. Ja, ist natürlich mega anarchistisch, sich in einer Partei zu organisieren, ne? Aber gut. Rico Czarnke, ah ja. Rico. Das ist der anarchistische Anführer. Hm. Na gut. Ah, ich glaube, damit haben wir aber fast alle durch. Da unten haben wir auch wieder Gender-Diskriminierung als Stichwort gehabt. Juhu! Wollte ich ja, schon mal so anmerken. Ja, unten bei denen. Richtig, die kapitalistische Gesellschaftsform, bla bla bla, genau, gilt es zu reformieren, denn sie wird als Basis für gesundheitliche Probleme und Genderdiskriminierung angesehen. Der Kapitalismus ist schuld an Genderdiskriminierung. Habt ihr nicht heute im Spiegel gelesen? Schwule unterliegen dem Pay Gap. Also, wenn ihr euch jetzt nicht mehr ausrechnen könnt, dass das mit dem System vom Patriarchat so gehalten wird, dass Schwule weniger verdienen, fast so wenig wie Frauen. Den Pay Gap. Ich hab hier so viele schöne Witze, sind mir durch den Kopf gegangen bei Gay Gap, ja, aber na gut. Hier, die Partei steht dafür ein, dass die politische Macht direkt vom Volk ausgeübt werden soll. Punkt. Das Wort Volk sollte nach Meinung der Bergpartei allerdings nicht mehr verwendet werden. Warum haben sie nicht einfach Bevölkerung geschrieben, ihr Trottel? Aber na, da steckt doch auch Volk drin, da fühlt man sich halt so ein bisschen, ne? Ja, aber die, also. Das heißt heutzutage die schon länger hier leben. Richtig. Bio-Deutsch. Nee, sind doch alle. Wir sind der Islam, oder wie das heißt. Almans oder Kartoffeln, ja. Stichwort der Schutz. Köterrasse. Sag mal, ist euch dieses B aufgefallen? Also, wenn die von sich selbst reden, die Bergpartei betont zum Beispiel, da ist ja direkt das Sternchen danach. Ist es die reguläre Abkürzung oder ist es. Offensichtlich, ja. Oben steht es ja auch B-Sternchen. Mhm. Das ist so wie FDP. Ah. Das B-Sternchen ist die Abkürzung. Jo, na gut, ne? Aber was soll das Logo? Und das ist ein Yin und ein Yang und das schwarze Yang frisst das weiße Yang auf. Das weiße, das schwarze. Ach du meine Güte, das ist mir zu hart, das ist mir zu philosophisch, die will ich nicht. Na gut. Ich denke, dann gehen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Der Wahlomat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gehen bei unseren regelmäßigen Zuhörern vielleicht so leichte Warnsirenen an, weil die sind irgendwie nicht für ihre Neutralität bekannt. Aber schauen wir mal. Aber na gut, der Wahlomat ist ja jetzt feste Fragen, auf die Parteien antworten können. Insofern. Ja, aber es gab schon Beschwerden von der AfD heute. Es würden, ich höre mich doppelt irgendwo. Ja, es halt ein wenig. Die AfD hat sich beschwert, es würden nicht genug Fragen zu ihren Kernthemen gestellt, so à la Islam und so. Da soll sich mal bitte die Bergpartei auch beschweren. Da sind doch irgendwie drei oder vier von drin. Von deren ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Aber was sind denn deren Kernthemen? Das sind einmal Migration. Grenzen zu, alles dicht, Leute rauswerfen. Ja, und Skandale, Skandale, Skandale. Klar. Ja, diese Frauke Petra Kelly soll sich ja erschossen haben. Nun denn, soll ich starten? Mach es. Ja. Tu es. Start. Ihr dürft euch übrigens nicht zu viel Zeit nehmen, sonst schmiert der Wahlomat ab und ihr dürft es nochmal machen. Oh, schön. Ja, also hier, Rabatti. Bundeswehr im Inneren stimme ich nicht zu. Ja, ich schon. 19. Wieso? Halte ich für Blödsinn, weil das zu weite Türen öffnet. Also wir reden doch immer davon, was passieren kann, wenn das Netz-DG in einem autoritären Staat in die Hand gerät. Und, ja, aber unsere Polizei ist doch offensichtlich davon überfordert, ja, von der Situation. Warum sollte da die Bundeswehr nicht eingesetzt werden dürfen? Weil du damit einen Präzedenzfall schaffst im Inneren und ich Ich traue Armeen nicht immer so weit. Die Armee hat im Inneren des eigenen Landes nichts zu suchen. Außer wenn sie auf dem Weg nach außen ist. Und doch, sie kann Sandsäcke auftürmen und sowas. Rumkram, gerne. Aber ja, also, ach so, wenn man wieder ein Dorf überflutet ist, dann sind sie gut genug. Genau. Ja, bei der Terrorismusbekämpfung, also ich würd schon sagen, ja, ganz einfach, weil das sind, du hast erfahrene Soldaten, die auch dazu ausgebildet worden sind, wie gesagt, mit Terror, gegen Terror vorzugehen, ja. Wenn du zum Beispiel das KSK heranziehst, ja. Also hier in Hessen haben wir jetzt, war gerade in den Nachrichten, dass es so eine an die GSG 9 angehängte neue Einheit gibt mit ziemlich vielen Leuten, die auch dementsprechend GSG 9-mäßig ausgerüstet sind und mit denen teilweise zusammen trainieren. Da ist jetzt hier in Hessen ein neuer Standort, glaube ich, geschaffen worden und noch 5 weitere bundesweit. Das sind speziell Antiterrorkräfte. Also wenn ich hier lese Terrorismusbekämpfung, dann fallen mir gleich sofort die Spezialeinheiten ein und das, weil die zur Bundeswehr gehören, würde ich auch sagen, dass es okay wäre, wenn in diesem Fall, ja, sag ich mit Einschränkungen, nicht der normale Schütze oder weiß ich nicht, oder HG Butte, ja, da mit einem Sturmgewehr rumsteht, sondern es sollten natürlich Spezialisten sein, wie das KSK, aber die gehören zur Bundeswehr und darum würde ich sagen, ja. Gehört die GSG 9 auch zur Bundeswehr? Nein, die ist Bundespolizei. Reicht die nicht? Ich finde es falsch. Also ich bin auch dagegen, die Bundeswehr im Innern einzusetzen, außer bei Katastrophenfall. Also Sandsäcke schleppen. Was sagt die Lilly? Wie stellt ihr euch das vor? In Barcelona hattet ihr zum Beispiel 120 Gasflaschen, die nicht explodiert sind. Aber wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr da mehrere Terrorzellen habt, je 120 Gasflaschen? Also wenn ich mir so anschaue, dass unsere Polizei schon bei G20 heftig niedergeknüppelt worden ist, dann ja, bin ich der Frage wahrscheinlich etwas offener gegenüber. Also ja, das 2:3 hier. Ich dachte, wie wollen wir es machen? Wollen wir die Fragen mehrheitsmäßig entscheiden und das dann anklicken? Wir wissen ja im Endeffekt, also ich kann am Ende auflösen, was es bei mir rausgekommen ist, aber... Ja, ich habe meins schon veröffentlicht gehabt, irgendwann heute. Also mir ist das völlig Wumpe. Ich fühle das auch gerade nochmal für mich aus. Also. Ja, wir können hier einfach... Sagen, ja, für sich. Ja, okay. Und dann am Ende so ein bisschen vergleichen. Okay. Gut. Nee, aber das... also man kann sich immer eine Situation vorstellen, wo es so extrem würde, dass das Militär irgendwie... gebraucht wird, aber jetzt zum Beispiel, wenn in Hamburg das Militär gekommen wäre, dann wäre das auch nicht viel besser gelaufen, weil das Militär darf ja nicht einfach in die Mengen schießen, um mal ein bisschen für Ruhe zu schaffen. Richtig. Das war noch das, was mir eingefallen war. So. Nee, also ich finde, das ist durch die Kfz-Steuer und durch die Kraftstoffsteuer eigentlich schon genug abgedeckt, also nein. Ja, die spielen jetzt hier natürlich auf die Abgase an, ne? Ja, natürlich. Das ist ja momentan ein heißes Thema. Auch ein Nein von mir. Von mir auch. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich weiß nicht, also da müsste mich schon einer schwer von überzeugen, dass das irgendeine gute Auswirkung hat. Ah, ja. Eine Obergrenze für Asylsuchende. Aha. Ach nee, du hast... Sind wir schon beim nächsten? Moment, ich gucke gerade aufs falsche Fenster, sorry. Alles klar. Gut. Ich war auch gerade verwirrt. Hast du alles gespoilert? Sorry. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Ja, da stimme ich zu. Dito. Ich ebenfalls. Ja, die Frage ist halt, wie hoch darf die sein und soll die sein? Ne? Also wenn die bei 500.000 festlegen, hilft uns das ja auch nichts. Das ist immer noch besser als letztes Jahr. Ja. Also es gibt auf jeden Fall. Moment mal, letztes Jahr, die Merkel hat doch schon gesagt, nach der Wahl gibt es Familiennachzug. Da rechnen die Leute mit 1,5 bis 2,5 Millionen allein aus Syrien. Ja. Das ist eine Großstadt. Und wir haben jetzt schon explodierende Wohnungsmärkte. Wir haben jetzt schon 7 Millionen Menschen, die Hartz IV kriegen und uns werden 2,5 Millionen Arbeitslose untergejubelt. Ich würde sagen, da müssen wir aber eine ziemlich niedrige Obergrenze einführen. Aber ich meine jetzt rein Menschen. Entschuldigung, mach du. Sorry. Okay, dann nehme ich hier mal meine weiblichen Privilegien wahr. Nach den Women Kapazitäten. Die vorhanden sind noch. Oder? Ja, auch nach dem verfügbaren Wohnraum zum Beispiel auch. Je nachdem, wie viel die Gemeinden auch noch übernehmen können. Das heißt, die Zahl wird niedrig ausgewählt. Aber das ist halt das logischste Kriterium, was du hast. Ja, wohl wahr. Ich weiß nicht, es wird auch so ein bisschen mit den Begriffen geschummelt. Also jetzt Asylsuchende sind ja nicht Leute, denen Asyl gewährt ist. Und ich finde paradoxerweise Asylsuchende, dafür sollte es eine Obergrenze geben, weil es halt einfach ein Maximum gibt, was halt dem Staatsapparat zugemutet werden kann in der Hinsicht. Und dass das für unendliche Mehrkosten und Verwaltungsaufwand sorgt. Aber Asylanten theoretisch sollte nicht begrenzt sein, allein wegen der Menschenrechte. Weil da man hat. Ja, aber guck mal, wie hilfst du denn diesen Menschen, wenn du jetzt keine Obergrenze festlegst und die halt eben in Masse kommen dürfen? Ja, wie hilfst du denn diesen Menschen? Und außerdem. Ressourcen sind ja auch begrenzt. Menschenrechte, du weißt, dass die Genfer Konvention Asyl bei Bürgerkrieg ausschließt. Ja, dann ist das subsidiarer Schutz. Okay. Asyl gibt es bei politischer Verfolgung, religiöser Verfolgung und ich glaube wegen hier Homosexualität, glaube ich. Okay. Trotzdem Asylsuchende halte ich trotzdem eine Obergrenze für sinnvoll. Ja. Weil es einfach die Kapazitäten der einzelnen Kommunen sprengt. Ja. Ja, nicht nur das, ich finde, für eine kontrollierte Migration brauchst du einfach eine Obergrenze. Ja. Wichtig ist dann auch, viele, die hier halt nichts zu suchen haben in dem Sinne, kein Asyl bekommen und auch keinen wirklichen Grund für Asyl haben, dass die dann auch abgeschoben werden. Mhm. Damit machst du nämlich Kapazitäten frei für die Leute, die es halt wirklich brauchen. Ja, aber Mond, es geht ja genau nicht um Migration. Technisch. Also Asylanten sollen ja auch irgendwann wieder gehen. Ja, was bist du für ein Nazi, Solanum? Ja, aber ich meine, das ist die Begriffe werden ja ständig durcheinander gewürfelt. Ja, klar, das ist halt auch mit Absicht wird das durcheinander gewürfelt. Ja, aber ich stimme da prinzipiell auch zu, weil das, also was wir in den letzten Jahren halt gesehen haben, war extrem und wenn sich das weiter so fortsetzt, wäre es halt, ist ein abgefahrenes Szenario, aber ist halt sehr realistisch im Prinzip. Mhm. Gut. Ja, erneuerbare Energien. Ich sag ja auf jeden Fall, weil irgendwann ist mit Öl Schluss und wenn wir dann nicht Marktführer sind, dann wird es ungemütlich. Ich habe da neutral angeklickt, weil ich finde, dass sich auch die erneuerbaren Energien müssen sich irgendwann selber tragen können. Hm. Also, wenn du die gesamten erneuerbaren Energien finanziell so ausrichtest, dass du die ganze Zeit mit Geld vom Staat rechnest. Ja, ne? Also wenn da jetzt steht, der Ausbau erneuerbaren Energie soll vom Bund finanziell gefördert werden, würde ich zustimmen. Dauerhaft, nee. Ja, stimmt. Das ist ein Missverständnis meinerseits der Frage, weil für mich ginge es darum, dass die Regierung Geld da reinsteckt, dass erneuerbare Energien erforscht werden. Da würde ich auch vollkommen zustimmen. Erneuerbare Energien sind unsere Zukunft. aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube, damit ist eher gemeint, dass die, Windräder und Solarpanels subventionieren. Hm. Ja. Das Problem ist auch, ihr habt auch noch nicht genug Speichermöglichkeiten. Ja. Also daher würde ich auch eher zu eher Nein tendieren. Ja. Also ich habe neutral gemacht bei mir, ne? Also ich würde auch neutral machen. Ich weiß auch, also es geht mir da eher um den Aspekt der Steuerförderung. Also ob ich irgendwann mit einem E-LKW unterwegs bin oder mit einem Diesel, ist mir relativ wumpe. Ich hab da keine aber wir haben doch gesehen, wie solche Sachen in letzter Zeit, gerade ich sag mal Abwrackprämie zum Beispiel, vor allem als Wirtschaftsgeschenk genutzt worden sind. Mhm. Und diese ganzen Solarbetriebe, die dann irgendwie gestützt werden müssen, wenn die Chinesen die Dinger auch bauen können und solche Sachen. Also gewisse Wirtschaftlichkeit sollte da sein. Sage ich jetzt mal. Genau. Ich glaube, ich überspringe die These, damit sie in die Wertung nicht mit einfließt. Ja. Ich glaube, das mache ich auch, weil das ist mir zu, also da werden wieder zwei Elemente sind mir zu nah beieinander, nämlich einmal halt die Subventionierung beim Verkauf und Herstellung und dann halt Forschung und so weiter. Und das eine halte ich für sehr wichtig und das andere für zweckfrei im Prinzip. Also außer jetzt ein ganz kurzfristiger Gewinn für die Industrie. So, sozialer Wohnungsbau. Der Bund soll mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Ja, was würde denn das für den Wohnungsmarkt bedeuten? Auf jeden Fall muss das passieren, sonst werden wir einfach sehen, dass die ganzen Leute, die in den Dienstleistungsberufen arbeiten, irgendwo auf dem Land wohnen müssen oder in irgendwelchen Silos, irgendwo, wo man sich das noch leisten kann, gerade so, damit man noch nach Frankfurt oder Stuttgart oder München pendeln kann. Ja. Und am Ende stopfen sich damit nur wieder die Leute fett, die es eh schon fett genug haben. Wenn du es international vergleichst, dann fällt auch auf, dass Deutschland verhältnismäßig wenig investiert. Österreich investiert mehr. Ja, Deutschland hat ja einen großen Teil seiner Sozialwohnungen verkauft. Ja. Oder in private Unternehmen überführt. Also finde ich auch falsch. Also ich fände schon gut, wenn es eine Möglichkeit gibt, das auch zu regulieren, so ein bisschen, was da mit den Preisen passiert. Weil also um Frankfurt rum ist es illusorisch mit einem normalen Job. Wenn du schon irgendwie für eine kleine Wohnung mal mindestens einen Taui hinlegen musst und dann hast du noch nichts. Ja. Geschweige denn kaufen. Ach, kaufen, Blödsinn. Ja, also, ihr seid doch alles Statisten. Auch zu. Fucking Statists. Nee, ich stimme da eigentlich auch zu. Weil das ist so ein Ding, wenn man das sich selbst überlässt, dann hat das keine positive Zukunft. Richtig. Dann hat das nichts mehr mit sozial zu tun. Ich habe gestern gerade Brazil geguckt, falls den noch jemand kennt. Ein Film von Terry Gilliam. Super dystopisch. Und da sind genau diese Wohnbedingungen auch. Die müssen dann in so Hasenkisten wohnen, wo überall die Schläuche aus den Wänden kommen. Und ja, wenn wir uns weiter in Richtung Afrika entwickeln wollen, sollten wir den sozialen Wohnungsbau nicht fördern. Ja, lebe ich dann auch als Scheck. Ich sehe da sowohl Vor- als auch Nachteile, also wähle ich immer neutral. Ja. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Oh. Auf keinen Fall. Wieso habe ich das Gefühl, dass das so von der Bergpartei und so kommt? Weiß es nicht. Auf keinen Fall. Warum denn? Also wenn Eltern Cola haben und gute Jobs, heißt das, sie leben eh schon im oberen Bereich. Das ist doch die ganze Idee beim BAföG. Also ich habe da tatsächlich neutral angeklickt, weil also meine Eltern sind recht gut verdient. Die haben uns drei Kindern aber nichts zum Studium dabei getan. Aber du kannst trotzdem noch BAföG beantragen und dann sagen, deine Eltern weigern sich. Ja, also das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ist schwierig, also, klar, aber es geht. Ja, aber dann Also im schlimmsten Fall läuft es dann so, dass du ein Gerichtsverfahren gegen deine Eltern anstreben musst. Und wer möchte das? Ja, na gut. Ist aber auch wieder eine doof gestellte Frage. Ja. Weil also, generell unabhängig ist Blödsinn. Wenn wir irgendwie Donald Trumps oder wie heißt der bei uns, Maschmeyers Sohn irgendwie das Studium finanzieren, das ist Blödsinn. Aber gerade für solche Fälle, wie der Stapel sie gerade skizziert hat, sollte eine Möglichkeit bestehen, dass du, ohne gegen deine Eltern zu klagen, zumindest, ich meine, das ist doch heute eh großenteils ein Kredit, oder? War das nicht so? Muss man das nicht sowieso zurückzahlen, BAföG? Ja, aber eben. Maximal 10.000 Euro davon. Also wenn man jetzt ein Sonderfall ist und eine längere Studienzeit hat, weil, sagen wir mal, man pflegt noch einen Angehörigen oder man ist krank, dann kommt man wahrscheinlich über die 10.000 Euro, muss aber maximal die 10.000 Euro bezahlen. Also ich habe das BAföG immer als Möglichkeit begriffen, ja, wenn halt jemand aus einer einkommensschwachen Familie kommt, aber studieren möchte, dass man ihm damit unter die Arme greift, ja. Und weil es also einen Preis hat, wird es natürlich zurückgezahlt. Warum das jetzt generell unabhängig vom Einkommen gezahlt werden soll, das verstehe ich nicht. Da würde ich aber gerne mal ein Argument für hören. Damit die Hipster den ganzen Tag im Starbucks sitzen und Latte trinken können und nicht abends noch bedienen müssen, weißt du? Weil also ich kenne genug Leute hier, ich wohne auch seit fast 20 Jahren in der Studentenstadt und kenne einfach ein paar Leute, die halt sich ihr Studium auch mit Arbeiten einfach finanziert haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Richtig. Ja. Man kann einfach arbeiten gehen und nebenbei studieren. 2-3 Abende in der Woche bedienen ist zwar hart, aber man muss halt das puzzeln. Ne? Ja. Meinst du echt, die Antwort ist so simpel? Also halt, ja, die haben halt keinen Bock, nebenbei noch zu arbeiten? Sorry, also wenn ich reiche Eltern habe und irgendwie, keine Ahnung, warum soll ich dann Geld vom Staat kriegen, dass ich studiere oder für meinen Lebensunterhalt während des Studiums? Halte ich nicht für sinnig. Aber. Ja, ich studiere auch nicht so. Ich halte auch das generell für den Schlüsselbegriff hier. Generell nicht, im Spezialfall ja, aber generell nicht. Genau. Ja. So. Oh. Das ist eine einfache Frage für uns. Auf jeden Fall, stimme zu. Nee, auf gar keinen Fall. Also, was man machen sollte, ist halt eben, also ich weiß ja schon, wohin diese Frage, also weswegen die gestellt wird, ja, natürlich wegen der Terrorgefahr und dass man halt eben bekannte Terroristen leicht erkennt und so weiter und so fort, aber im Endeffekt betrifft es ja dann wieder uns alle und ich war schon immer gegen die Videoüberwachung, ganz einfach auch aus dem Grund, dass sie nicht zuverlässig genug ist, ja, immer wieder bewiesen wurde, dass halt eben da die Erkennungsrate nicht hoch genug ist, beziehungsweise auch die Leute, die sich dann nachher diese Videoaufnahmen angucken, da bei den Auflösungen von Straftaten, dass es da nicht hilfreich genug war und darum bin ich auch nicht dafür. Ich glaube, der Kosten-Nutzen-Faktor ist ziemlich gering und du brauchst halt auch das Personal, das diese Videos sich anguckt, die dann alle da sind, ne? Irgendjemand muss das auswerten. Na gut, drei Worte, Facial Recognition Software. Ja, im Moment ist doch auch gerade in Berlin so ein Pilotprojekt und da macht es eine Software. Da hat man halt 10 Freiwillige, die einen Chip in der Tasche haben und die halt in den Computer eingespeist worden sind. Und da gab es auf jeden Fall in letzter Zeit einen ziemlichen Aufschrei drüber. Gesichtserkennungssoftware, ja. Also ich habe mich dafür neutral entschieden, so bitter mir das, schwer mir das auch fällt, da auch nur das anzudenken. Aber auf der anderen Seite denke ich halt an so Fälle wie diese U-Bahn-Treter und so, wo es halt schon sich gelohnt hat, die Kamera aufzuhängen. Ja klar, aber an so Stellen gibt es ja auch Kameras standardmäßig. Also na gut, ist auch kein öffentlicher Raum, Bahnhof. Ne? Also es ist schon öffentlicher Raum, aber streng genommen gehört er halt jemandem. Ne? Also ich. Ja, sorry, erzähl. Nein, mach. Kriege ich jetzt hier automatisch immer Vorfahrt? Ja, wäre jetzt allgemein ganz spannend zu wissen, wie der öffentliche Raum hier definiert sein soll, ne? Ich glaube, da geht es eher um Bürgersteige und so einen Kram und Parks und öffentliche Plätze und so einen Kram. Also ich weiß nicht, ich finde das beunruhigend. Ich bin dagegen und ich finde es absolut widerlich, wenn man so Artikel wie vor ein paar Tagen liest, wo dann gesagt wird, was war das? U-Bahn-Treter, Grabscher, Goldkettendiebe und so weiter. Da sind die größten Freunde von 1984, diesem wahnwitzigen Buch, das gegen... Ja, Heroin-Dealer hast du vergessen. Heroin-Dealer hast du vergessen. Ja. Haben die auch gesagt, ja. Ja, die einzigen Drogendealer, die da was gegen haben. Genau, richtig. Die Haschisch-Dealer nicht. Also die lesen dann Fahrenheit 451. Ja, aber das finde ich ja, ich weiß nicht. Wer rollt denn heute noch mit Papier? Es hat auch interessante Effekte, also das hatte ich schon vor 10 Jahren oder sowas gelesen, dass öffentliche Plätze, die extrem offen und extrem gut einsehbar sind, dass die weniger beliebt werden für die Leute, weil die sich eher auch gerne mal in eine Nische zurückziehen, wo sie niemanden sehen und niemand sie sieht. Eben, weil Videoüberwachung hin oder her, es gibt nun mal Menschen, die schätzen ihre Privatsphäre. Ja. Ne? Auch in der Öffentlichkeit, also soweit man sie da halt haben kann. Genau. Ja, deswegen. So. Stimme zu. Möchtet ihr die Geschichte abschließen? Ja, und ich möchte, dass dieses wunderbare Land mit echt tollen Menschen und so viel Potenzial irgendwie auf die Beine kommt und das sehe ich nicht, wenn wir dieses Spielchen ewig weiterspielen. Meinst du, wenn ihnen die EU-Banken im Nacken sitzen? Ja, und wenn sie halt das Geld, was sie kriegen, im Endeffekt für Zinsen rausdrücken müssen und solche Sachen, das bringt doch nichts. Ja, aber kommen sie dann nicht quasi, wie soll ich sagen, ohne Strafe davon? Eine Strafe für wen denn? Willst du die Leute strafen, die sich die Taschen voll gemacht haben da? Die kannst du nicht bestrafen, weil die haben das Geld auf den Caymans, in Zypern oder sonst wo. Kannst du vergessen. Die einzigen Leute, die du bestrafst, sind die ganz normalen Griechen. Und die haben es eigentlich nicht verdient. Die sind über den Tisch gezogen worden und verarscht worden von ihren eigenen Leuten, von der EU, gerade auch von Deutschland. Aber ich bin halt aber auch leidenschaftlich verbunden, sage ich mal. Ich mag das Land sehr gern und ich weiß, was das für Menschen sind. Und klar sind es auch so Leute, die dann Steuern hinterzogen haben oder Ähnliches. Das ist da ja ein Volkssport gewesen. Aber das ist bei uns ja genauso. Also da brauchen wir uns nicht immer so Korruption. Dann hörst du wieder, wer hat in Griechenland den größten Korruptionsscheiß am Bein gehabt? Siemens. Also die korrupten Griechen. Wie gesagt, also sicherlich leidenschaftlich gefärbt hier, aber ich bin auf jeden Fall dafür, denen mal Luft zu verschaffen. So, ich habe damit neutral abgestimmt, weil, also einerseits, ja, ich finde, wir sollten die entlasten. Andererseits, ich würde das Geld auch gerne wiedersehen. So. Deshalb, ich könnte mir zum Beispiel als Alternative vorstellen, dass man die Zinsen streicht oder dass man das, keine Ahnung, für 20 Jahre oder so aussetzt, dass die auf den grünen Zweig kommen können, um dann zurück zu erstatten. So. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, da hast du recht, weil dann hätten die genug Zeit, um ihre eigene Wirtschaft wieder anzukurbeln, ja, und dann diesen Druck nicht mehr. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Geld reinstecken, ganz ehrlich. Hm. Ja, weil sonst kriegt man das Geld wahrscheinlich nicht wieder, weil die stehen jetzt unter Null. Wenn das Land pleite ist, dann kriegst du gar nichts mehr. Ja. Ja, das Problem ist, die haben die doch schon gezwungen, ihre ganzen Kronjuwelen zu verkaufen. Und sie haben dabei zugesehen, wie die Seehäfen alle an China gegangen sind. Ja. Also ich verstehe auch diese EU nicht ganz ehrlich. Ja, das war ein Fehler von der EU, dass die überhaupt Griechenland aufgenommen haben. Und da halt nee, aufnehmen hätte man sie können, aber man hätte ihnen keinesfalls den Euro geben dürfen. Ja, stimmt. Das ist Blödsinn. Also aufnehmen, wir haben Rumänien, Bulgarien, die sehen viel schlimmer aus als Griechenland vor 15 Jahren jetzt, als wir den Euro aufgedreht haben. Ja. Da kannst du in Griechenland noch angenehm leben von einem normalen Job. Das kannst du halt heute kaum noch. Ja. So viele kleine Betriebe haben zugemacht und Restaurants und was weiß ich, Sachen, die halt früher irgendwie gelaufen sind und konnte sich keiner mehr leisten und immer mehr geht kaputt. Ja. Also was das mit einer Bevölkerung auch macht. Wenn du halt so ja, viel Selbstmordrate. Und ich habe halt auch noch einen Kumpel hier, der kommt aus Griechenland. Da habe ich also so ein bisschen auch dann mal den Einblick von der Seite und was der so erzählt, hört sich super depressiv an. Bei mir geht es so weit, dass ich gesagt habe, ich fahre da super gerne hin, aber ich bin lange nicht mehr da gewesen, weil ich auch keinen Bock habe, als Deutscher da hinzufahren. Irgendwie hätte ich das Gefühl, dass die mich hassen. Ja, du sollst ja auch nicht schütteln und fragen, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? doch, das muss jetzt jeder Deutsche, es gibt jetzt Pflichturlaub für jeden Deutschen in Griechenland zum Geld eintreiben. Vlacho di Germania. Aber das ist schon recht schwierig. Ich meine, so wie ihr das sagt, das wäre ja quasi nur ein Quasi-Schuldenschnitt und nur so ein Aussetzen. Aber das Geld das will man ja schon gerne wiederhaben, wenn ich euch richtig verstanden habe. So. Ja, das wäre ja halt der Mittelweg. Mir ist es egal, wie viel Geld irgendwelche Banken daran verlieren. Das ist mir schissegal. Ich meine, das Geld ist ja schon weg. Das Geld ist doch auch nur aus der Luft geschaffen worden von den Banken. Da steht doch nichts dahinter. So, wir buchen Griechenland mal ein paar Milliarden rüber. La, la, la, la, la. Also für mich ist das so, es gibt zwei Möglichkeiten, außer dem Mittelweg. Die eine ist, wir machen den Schuldenschnitt und die andere ist, wir nennen sie Sklaven. Und ich bin eigentlich eher für den Schuldenschnitt. Ist mal so ganz unpopulistisch gesagt. So. Aber zu dem Komplex gehört ja auch, dass hinter unserem Rücken oder auch sogar eigentlich recht öffentlich Macron und Merkel ja schon vom Eurohaushalt fantasieren, den sie dann nach der Wahl zusammen besprechen wollen. Und das hieße dann eine viel umfassendere Haftung, weil der Macron möchte nämlich diesen Euro-Haushalt für den Euro-Raum. Das heißt, Griechenland ist da momentan noch drin. Ja. Und dann möchtest du einen gemeinsamen Finanzdings eröffnen. Dann kannst du eigentlich auch einfach das Geld nehmen und es den Griechen rüberschieben, weil wenn wir da mit in der Haftung sind, ist das Geld weg, solange kein Schuldenschnitt kommt. Ob es dann auch eine Make-up-Pauschale gibt für EU-Politiker? Wo du gerade von Macron geredet hast, sorry. müsste es einfach raushauen. Aber ich finde es so geil, wie er einfach so sang- und klanglos von Macron abgestürzt ist. Ohne dass man wirklich, beim Trump hört man die ganze Zeit dieses Gepolter und Geschepper und so. Und über Macron wird dann mal verschämt irgendwo gesagt, dass er irgendwie eine ziemlich beschissene Zustimmungsquote hat inzwischen, weil er nur Scheiße macht. Niedriger als Trump. Hätten Sie mal Le Pen genommen, da wäre nichts bei schief gegangen. Ich kann es garantieren. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hatten die da auch einen Bernie Sanders, der es eigentlich hätte gewinnen können? Nee, ich glaube völlig nicht. Wahnsinnig war. Ja, super. Okay. Naja, also ich stimme hier mal aus Prinzip zu. So, Tempolimit. Ich habe mich überzeugen lassen, ich stimme auch zu. Neutral. Generelles Tempolimit auf den Autobahnen. Nee, auf keinen Fall. Vollkommen unnötig. Ich bin dafür. Warum? Ja. Was? Also naja, die Sache ist halt eben, also generell nein. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, Tempolimit nachts vielleicht aufgehoben, ja, bei geringer Verkehrsdichte könnte ich damit leben, aber tagsüber könnte man das eventuell einführen. Aber generell... Ein generelles Tempolimit würde mit ziemlicher Sicherheit bedeuten Höchsttempo 130 in Deutschland. Ja, ich meine, jetzt ist es ja schon nur ein Drittel oder sowas der deutschen Autobahnen, wo Tempolimit frei ist. Und das ist halt vollkommener Quatsch. Und es ist also teilweise so bekloppt. Ich muss für einen Job, musste ich neulich von Hamburg nach Kassel und zurück am Stück. Und da waren teilweise 120er-Zonen für 100 Meter. Wo ich mit einem schönen, schnellen Auto lang bin und dann halt Vollbremsung machen musste und dann nach 100 Metern normal weiter konnte. Na gut, das wäre jetzt kein wirkliches Argument, aber das ist halt nur, wie bekloppt sind diese Tempolimits da teilweise. Und es gibt halt auch, so wenn sich das nicht massiv geändert hat, seit ich das letzte Mal gehört habe, gab es dazu wissenschaftliche Beobachtungen, dass die Aufmerksamkeit beim Fahren, wenn du die ganze Zeit stumpf auf einem Tempo fährst, wesentlich schlechter ist, als wenn du so ein bisschen variierst, also auch mit höheren Tempos halt. Bei mir an der Schule gibt es jemanden, der hat im Auto auf seinem Smartphone eine App und das schließt er da einfach an und dann sagt ihm das Ding, wo Blitzer sind und so ein Zeug. Ja, habe ich auch schon bei 4, 5 Leuten, wo ich mitgefahren bin, gesehen. Also ist es auch im Endeffekt witzlos, weil... Obwohl, vielleicht auf die Art und Weise halten sie sich mal mehr dran, die Leute. Keine Ahnung. Aber ich sage neutral, weil da dieser alte Gedanke dazwischen steht, Einschränkung von Freiheit gegen Sicherheit. Und da bin ich in dem Bereich neutral, weil generell halte ich das auch für Blödsinn, wenn du da irgendwo nördlich von Hannover irgendwie nachts auf einer Autobahn bist. Was soll der Blödsinn? Warum sollst du dann nicht schneller als 130 fahren können? Ja, da frage ich mich auch jetzt bei dieser Forderung, welcher Sinn steckt denn dahinter? Wird das vielleicht mit Erhöhung der Straßensicherheit, mit der Straßenverkehrssicherheit, wird es damit erklärt? Oder ich weiß es auch nicht. Also ich meine, ich fahre ja beruflich maximal 85, so von daher möchte ich dann in meinem Auto auch gerne mal Gas geben. Deswegen... Ich tendiere eher zu Nein. Ja, ich würde sogar sagen, ich tendiere mehr zu Nein als zu neutral oder was anderem. Also sage ich, stimme ich nicht zu. Ja, mache ich auch. Ich wollte nur noch mal einwerfen, das sind ja alles so Thesen, die hier so in Satzstruktur sind. Und das hier ist einfach nur, generelles Tempolimit auf Autobahnen, Ausrufezeichen. Fickt euch alle, ihr seid zu schnell. Ja, deswegen Nein, Ausrufezeichen. Ich möchte Gas stimme geben. Nicht zu. Neutral, Ausrufezeichen. Deutschland ist auf die Tube. Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden. Erhöht. Verteidigungsausgaben. Neutral. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich make love not war, aber andererseits wird ja immer wieder darüber berichtet, dass die Bundeswehr angeblich so schlecht ausgerüstet sei. Ja. Wir brauchen Helikopter, wenn wir Free Rides ausgeben wollen. Ja, stimmt. also ich sag's mal, ja, die Sache ist halt irgendwie, solange die Bundeswehr einen Kampf einsetzen, teilnimmt, sollte sie so gut ausgerüstet sein wie nur möglich, erhöht, aber da ist auch wieder die Frage. Ich würde sagen, klüger eingesetzt, weil, tut mir leid, Kindergärten in Kasernen, naja, also über den Sinn lässt sich streiten, aber ein funktionierendes Sturmgewehr macht dann doch Sinn für einen Soldaten. Ja, ist auch die Frage halt 10%, 50%, 0,4%. Dazu kann ich was sagen. Ich hatte ja eigentlich mit Nein gestimmt, aber dann ist mir gerade eingefallen, dass so in den Militärbündnissen, in denen wir drin sind, sind ja teilweise feste Ausgabenlimits. Das war was, was unter anderem Trump kritisiert hat, dass die meisten von den Ländern ihren prozentualen Anteil des Bruttosozialprodukts, den sie da beisteuern sollen, nicht beisteuern. Und Merkel zum Beispiel hat dann gesagt, oh ja, aber wir haben ja so ein großes Bruttosozialprodukt, da müssen wir doch eigentlich nicht so viel beisteuern. Und was ich halt für bekloppt halte, weil, sorry, so funktioniert ein Prozentsatz. Damit die Schwachen nicht prozentual mehr bezahlen müssen als die Reichen. Und das Ding ist ja auch, dass dieses 2%-Ziel, dieser ganze Blödsinn, dafür haben wir ja dann auch noch private Beratungsunternehmen beim Verteidigungsministerium bezahlt. Ne? Hier McKinsey und was weiß ich. Also da ist, auf der einen Seite wird Geld verpulvert für so einen Schwachsinn und für Kindergärten und für, was weiß ich, gleichgeschlechtliche Waschräume oder so. Aber halt das, worum es geht, vermodert vor unseren Augen. Das kann auch nicht sein. Also stimmt, das war doch das mit den Hubschraubern, die nicht fliegen vom deutschen Militär. Nee, aber das ist die Grenze, bis wohin es gehen sollte. Bis so viel, wie unsere Verpflichtungen erfüllt sind, die wir eingegangen sind unter dem Wissen, dass wir sie zu erfüllen haben. Und wie wäre es denn mit jemandem als Verteidigungsminister, der weiß, wovon er redet? Also wegen mir auch eine Verteidigungsministerin, aber ich hätte schon ganz gern, dass die Ahnung von der Materie hat. Also das geht nicht gegen die Frau Ursula von der Leyen, sondern es geht gegen die Politikerin Sternchen in eher Ursula von der Leyen, die für mich einfach das Zeug nicht mitbringt, um Verteidigungsminister zu sein, von den fachlichen Dingen. Und das würde ich einem Mann, wenn sie jetzt einen Pofalla da oder was weiß ich wen dahingestellt hätten, also nehmen wir mal an, einen Politiker, von dem ich weiß, dass er keine Ahnung von Verteidigungsthemen oder Technologiethemen hat, hätte ich auch gesagt, seid ihr bekloppt? Das finde ich witzig. Mal jemand nehmen, der bei der Bundeswehr war? Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, wo habt ihr denn so gedient? Ein hoher Offizier, der irgendwie auch, also, ja, vielleicht. Ja, und dem wird dann halt gesagt, okay, du hast jetzt in der Bundeswehr ist. Wow, okay. Soundqualität. Ich bin für Manfred Nielsen. Den kenne ich nicht. Du, wenn es dich keiner findet, mache ich das. Ja, das ist der Admiral unserer Marine. Ich bin für den von der FDP. Den einen mit der lustigen Stimme. Soldaten, ihr müsst antreten. Zackig. Du meinst den, ach, wie hieß er noch, von Biene Meier? Ja, Billy. Ja, so ähnlich. Billy, genau. So ähnlich spricht der halt, aber der ist echt. Also der ist bei der FDP, der ist jetzt Chris nicht da. Ja. Na gut, aber wenn man den Verteidigungsminister aus dem Militär nehmen würde, das wird natürlich dem Militär mehr Macht verschaffen in der Regierung. Freunde der politischen Donnerstagabend, wollen wir uns ein bisschen sputen? Ja, wir sind schon eine Stunde und wir haben 10 Fragen. Also, ich stimme zu. Ja, ich auch. Wir haben noch schon ein Viertel. Okay, so Fragen können wir aber eigentlich relativ schnell abnicken. Nein. So, alles in Ordnung. Ja, nein. Null. Nein. Und wer darüber mehr wissen soll, da gibt es einen Kanal, die Weltraumaffen, die sprechen da öfter drüber. Guckt euch mal ein paar Streams an. Da lernt ihr vielleicht was. Neutral. Educators, ja, Shitlords. Ist auch wieder eine dumme Frage. Kenne ich mich mit aus, diese überspringen. Ja. Also. Nur deutsche Familien! Ja gut, die Frage ist jetzt halt eben, wie sieht es denn eigentlich aus, ja, wenn dann irgendwie so ein rumänischer Gastarbeiter 3 Monate hier ist, ja, und dann kriegt er da 3 Monate Kindergeld für seine Kinder, nur weil er halt hier in Deutschland ist. Ja. Finde ich jetzt persönlich nicht okay. Das sollte doch zumindest für Papierdeutsche gelten, ja. Also theoretisch kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe nochmal eben kurz die Seite vom Kindergeld.org aufgerufen. Wer seinen Wohnsitz hier hat oder seinen Aufenthalt hier hat und arbeitet, in Deutschland arbeitet, der kann halt auch Kindergeld für seine Kinder im Land beantragen. Also wenn man jetzt als rumänischer Gastarbeiter hier ist, kann man auch Kindergeld für seine Kinder in Rumänien beantragen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Für seine Kinder in Rumänien. Ja. Und richtig, die müssen dann immer hier sein. Und das finde ich halt, das lehne ich ab. Okay. Also wenn ich das im Hinterkopf habe, dann würde ich dem zustimmen. Also ich habe jetzt ursprünglich mit Stimme nicht zu, weil ich finde das, aber ja, mit dem Hintergrund würde ich auch zustimmen. Ich würde auch ohne den Hintergrund zustimmen. Ganz klar. Ja. Weil ich sehe es nicht ein, dass ich irgendwie die Großfamilienkultur von anderen Leuten fördern muss. Und gerade jetzt mit dem Influx aus Afrika, in Afrika ist das einfach so, da hat man viele Kinder. Weil viele Kinder bedeutet irgendwie Alterssicherung etc. pp. Wenn wir diese Kultur jetzt hier auch noch einführen, sehe ich nicht. Natürlich, wenn jemand Kinder hat und nichts zu beißen hat, sollte er natürlich wie alle anderen Sozialleistungen kriegen, auch für die Kinder, ist vollkommen klar. Solange er berechtigt ist und nicht zur Ausreise ausgerufen. Aber Kindergeld, warum? Ich weiß nicht, wenn jetzt einer hier hinkommt und er hat eine feste Anstellung, die wahrscheinlich über mehrere Jahre geht und es steht in Aussicht, dass er wahrscheinlich vielleicht auch, also muss er ja nicht zwingend, aber dass er hier lange genug ist, um genug Abgaben zu machen, dass das, dass man da jetzt nicht sagen kann, hey, du hast ja jetzt in dem Land nichts verdient, dann finde ich das vollkommen okay eigentlich. Ja, aber da, wie willst du das in ein Gesetz gießen? Ne? Ja, das ist schwer. Aber dem würde ich auch zustimmen, wenn jemand sich hier halt in einer gewissen Weise integriert hat, so dass er zeigt, dass er dann im Endeffekt seinen Lebensunterhalt über lange Strecken oder längere Strecken, sagen wir mal 3 Jahre oder so, für sich selber bestreiten kann und für seine Familie. Warum sollte er nicht auch Kindergeld irgendwann kriegen? Aber halt dieses Lockmittel-Kindergeld, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Also dann stimme ich hier auch mal zu. Sachgrundlose Befristigung. Arbeitsverträge sollen weiterhin ohne Angabe von Gründen befristet sein dürfen. Scheiß Frage. Ja? Erklär mal, das hatte ich nicht verstanden, die Frage. Also, ich fände es besser, also sachgrundlose Befristung bedeutet einfach, du kriegst einen Vertrag über ein Jahr und wenn das rum ist, kriegst du nochmal einen Vertrag über ein Jahr und wenn das rum ist, kriegst du nochmal, also ich glaube, 2-mal darf man verlängern. Und dann musst du offiziell. Ja. Ohne Angabe von Gründen befristet, ja, ist auch wieder die Frage, wie wird das eingeschränkt halt. Ja? Ich verstehe vollkommen, dass ich eine Probezeit brauche. Ja? Ja. Dann soll man da vielleicht sagen, okay, dass man sozusagen eine Probezeit hat, nach der man die man ohne Angabe von Gründen befristen kann, aber danach ein Gespräch, wo auch immer eine Bewertung stattfindet, ja? Wo dann entweder gesagt wird, wir stellen dich ein oder guck dich lieber nach was anderem um. Das fände ich ehrlicher, als Leute halt da mit einem Jahresverträgen. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall Vor- und Nachteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ja, also ich meine, ja, du hast natürlich als Arbeitnehmer genauso die Freiheit zu sagen, es passt nicht und deswegen kündige ich jetzt einfach. Was in einem festen, weißt du, wo dann halt eben die Kündigungsfrist in einem festen Verhältnis, glaube ich, 1 Monat ist momentan und da bist du halt eben länger gebunden. Ja, was natürlich manchmal scheiße ist, aber das ist dann halt, da kommt es auch wieder auf die Berufsfelder an. Also bei mir ist es halt so, da gibt es fliegenden Wechsel zwischen den Speditionen und es ist eigentlich selten, dass einer mal 20 Jahre bei derselben Spedition arbeitet. Da ist es von Vorteil, ja. Wo bei anderen Berufsfeldern kann ich mir vorstellen, ist es eher hinderlich, ja. Also ich weiß nicht, jetzt eine Probezeit praktisch von einem Jahr oder so, das ist doch eine Begründung. Nee, normalerweise darfst du, glaube ich, nur 6 Monate Probezeit machen. Ja, ich glaube, auch 6 ist richtig. Das Maximale. Das ist auch wieder die Frage, wie lange ist also da. Eine Probezeit ist, glaube ich, auch abhängig von der Zeit, die der Vertrag geht. Aber ja. Ich bin nicht so ganz sicher. Aber ich habe da Stimme nicht zu angekreuzt, weil es muss ja nicht unbedingt die Konkurrenz wissen, warum ich jetzt gerade 10 Leute befristet einstelle. Kann sein, dass ich das nur ausprobieren will mit denen oder kann auch sein, dass ich einfach nur eine temporäre Spitze an Aufträgen habe oder so und das muss die Konkurrenz nicht unbedingt wissen. Aber dann stimmst du zu. Nee, weiterhin ohne Angabe von Gründen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ich habe das Ding falsch gelesen. Ja, okay, habt ihr recht. Ja, ich sehe da die Vor-, aber ich sehe auch die Nachteile und deswegen bin ich neutral. Ja, ich gehe auch auf neutral. Im Prinzip würde ich eigentlich immer sagen, mehr Sicherheit für die Arbeitnehmer, aber das ist eine schwierige Sache. Hm. Und dann Impflicht. Würde ich schon sagen, ja. Ich meine, wir hatten ja teilweise schon in Deutschland ausgestorben geglaubte Krankheiten, die ihr Comeback hatten. Da hätte man mit Impfung auf jeden Fall helfen können. Und ja, irgendwie sich den Aluhut aufzusetzen und sagen, nein, ich lasse mein Kind nicht impfen, weil denen werden dann irgendwelche, was weiß ich. Sag's doch, wie es ist, die werden dann Gamer. Nanobots. Ja, genau, die werden dann Gamergater, wenn man sie impft. Oder die kriegen Autismus durch Impfen oder so einen Schwachsinn. Ja, was ja, das ja, ja, ja, aber gut, das sind ja gute Gründe fürs Impfen. Ja, also deswegen, ich stimme auch zu, weil scheiße auf die Anti-Vaxxer, das sind einfach Vollidioten. Und die können gerne das Land verlassen, wenn es ihnen nicht passt. Man muss auch bedenken, ungeimpfte Kinder haben auch nur, ja, haben hier den Luxus des Herdenschutzes, ne? Wenn man dann ins Ausland reist, kann es ganz anders aussehen. Und ja, aber ja, und dann kommen sie zurück und... Ja, und vor allem, es gibt Kinder, die können nicht geimpft werden. Ja. Es gibt ja Kinder, die können nicht geimpft werden. Und wenn man dann plötzlich lauter Kinder nicht impft, dann erhöht sich für die, die nicht geimpft werden können, das Risiko. Und das ist absolut nicht zu vertreten. Ja. Deswegen, bam. Der Chat meint, wir bräuchten eine Arbeitsrechtsschulung. Das kann schon sein. Ja, das kann gut sein. Stimme nicht zu. Nein. Will ich auch nicht. Unser Staat kann so schon nicht mit Geld umgehen, dann soll er nicht meine Banken auch noch haben. Aber so, na gut, in Island ging es ja ganz gut, ne? Da haben sie doch nach der Bankenkrise die ganzen Staaten erstmal eingesammelt. Das sind 300 Leute, die auf Bodenschätzen für 3 Millionen sitzen irgendwie. Also, ja, aber trotzdem hatten die eine Bankenkrise. Ja, aber das war ja wegen der ausländischen... Ja, nein, ich halte nichts von Verstaatlichung von ganzen Bereichen. Ja, generell nicht. Aber wenn jetzt eine Bank pleite geht und der Staat die stützt, dann finde ich es okay, wenn die dann in den Besitz des Staates übergeht. Ich finde, wenn eine Bank sich nicht selbst tragen kann, dann sollte der Staat sie nicht noch auffangen, dann sollte sie sich gefälligst gesund schrumpfen. Ja, oder sie machen dann halt, der Letzte macht das Licht aus. Ist halt so. Ja, na gut, das geht auch. Ja, warum nicht alle anderen, wenn ich eine Frittenbude aufmache und die kauft keiner? Ja, dann ja, aber das kommt, das sind ja im Prinzip Schröder und schüttelt Hände, bis mir irgendjemand Geld gibt oder so. Das sind 3 Arbeitsplätze, die hier gesichert werden. Ja, aber jetzt mach mir mal eine Pommes. Das sind ja im Prinzip beides kapitalistische Lösungen für das Bankenproblem, nämlich dass man einmal sagt, hier Leute, wenn ihr es nicht geratzt kriegt, dann macht zu. Oder dass man sagt, okay, na gut, wir können euch gerne stützen, aber dann gehört ihr uns. Finde ich beides fair und beides besser als das. Guck mal, aber der Staat, der mischt sich doch mittlerweile in alles ein, in Familien, in die Arbeit und so weiter. Ja, also findest du nicht, da es reicht auch irgendwann? Ist das nicht eher so dann quasi schon wieder so eine mafiöse Methode zu sagen, ja, okay, du möchtest das Geld haben, aber da möchte ich Anteile für? Nee, nicht Anteile, alles. Was willst du mit einer defizitären Bank als Staat? Was willst du mit der? Die Schulden bezahlen, okay. Gut. Ja, aber was, also ich meine ja nur, wenn man da noch Geld reinsteckt bei so einer Bankenkrise, dann gehört die Bank dem Staat. Oder die sollen sich andere Investoren suchen. Und der Staat macht das ja nur, damit die Bank nicht pleite geht, damit halt die Leute, die das Geld auf der Bank haben. Machen die sowas nicht im Endeffekt schon? Was war denn mit der Hypo Alpe Adria Bank? Oh, also wir brauchen nicht nur eine Arbeitsrechtsschulung, wir brauchen noch eine Finanzrechtsschulung. Aber das kann auch sein. Aber wir können das ja auch abkürzen, weil ich stimme auch nicht zu. Also für dieses Generelle sollten alle verstaatlicht werden. Ja, das ist aber auch, wollte ich auch wieder anmerken, alle Banken sollen verstaatlicht werden. Ja. Die MLPD, okay. Aber ich glaube nicht mal die Linke ist dafür. Aber das können wir dann gucken, das interessiert mich jetzt. Ich denke mal MLPD und DKP. Erinnerungskultur. Stimme zu. Wir sollen übrigens die Fragen vorlesen. Also, genau. 17, Erinnerungskultur. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Dämlich formulierte Frage. Ja, aber an was wollen wir uns sonst erinnern? Stimme nicht zu. Es gibt noch was anderes, außer den Völkermord an den Juden in der deutschen Geschichte? Nein. Mich stört vor allem das Zentral. Warum? Ja. Warum Zentral? Wenn das zentral gestrichen wird, würde ich von Stimme nicht so auf neutral gehen, weil mich das halt auch, ich bin halt schon alt und ich mache diese Nummer jetzt seit über 40 Jahren mit. Ja? Ich habe jeden Film schon 100-mal gesehen, ich war in 2 KZs, ich habe in der Schule... Du wurdest 10-mal vergast. Ich bin ja nicht Shahak Shapira, der behauptet, Auschwitz-Witze dürfe man nur machen, wenn man dabei gewesen ist. Haha, Herr Schopp. Nee, nee, Auschwitz-Witze dürfen nur die Deutschen. Auf welcher Seite des Wachzauns? Nein, Spaß. Okay. Ja, der Herr Shapira ist halt noch keine 90, sondern irgendwie um die 30 und sprüht irgendwelche dämlichen Sachen vor die Twitter-Zentrale. Also der war nicht dabei, offensichtlich. Aber er hat sich halt die Kippa aufgesetzt und sagt halt, aber ich darf Witze machen drüber. Für den Deutscher halt Ärger kriegen würde, weil ich war ja dabei. Hate Speech, ja. Nee, aber ich finde, es sollte ein zentraler Bestandteil der Erinnerungskultur deshalb sein, weil ich finde das halt ein sehr gesellschaftlich erwachsener Umgang mit der Geschichte, so in der deutschen Geschichte. Und Ich wollte eigentlich gerade sagen, also du findest, dass Erwachsene damit umgegangen wird oder wünschst du dir das? Nee, also generell jetzt, wenn du es vergleichst mit den USA, vergleichst mit den Norwegern oder mit allen anderen Ländern, wo irgendein kleiner Volksstamm ausgelöscht wurde oder sowas. Und die Türkei, die Türkei, wo es im Prinzip immer noch passiert, die Auseinandersetzung damit ist in Deutschland meiner Meinung nach am besten, dass da klar gesagt wurde, hier wurde ein Fehler gemacht und diesen Fehler halt einzugestehen gehört zum deutschen Selbstverständnis dieser Gesellschaft. Ja, aber dann bist du ja jetzt langsam im kulturmarxistischen Bereich, ne? Weil das kam ja nicht, das kam ja aus dieser postmodernen Geschichte, also hier Unis 68 etc. pp. Da kommt ja die Frage erst her. Vorher haben sie ja eigentlich nur ein Mäntelchen drüber gemacht und die Leute saßen immer noch in der CDU, die vorher in der NSDAP waren. Und zwar haufenweise. Ja. Also kann ja sein, dass die Kulturmarxisten auch mal mit was recht hatten. Oh. Richtig. Also ich stimme dem zu, weil man an dem allen, was drumherum ist und was dahin geführt hat, ziemlich gut sehen kann, also, dass man sagen kann, guck mal hier, das wurde damals genau so gemacht, mach das nicht, wir wissen, was dabei rauskommt. Also, es ist halt exemplarisch für jedes faschistoide System. Ich stimme dir zu, Stapel, aber gleichzeitig erlauben wir halt Dinge, die dem gar nicht so unähnlich sind. Ja. Auch mit so einer Herrenrassenideologie, nur halt auf eine religiöse Art und Weise. Hier bei mir in der Stadt wurden am Wochenende gab es CSD hier, ne? Am Samstag, relativ klein und so, aber die haben hier gefeiert und dann sind sie noch in eine Diskothek praktisch, so ein halb öffentlicher Club, so ein Verein, und haben da weiter gefeiert und auf dem Parkplatz haben dem Pärchen 5 Typen aufgelauert, die sich zusammengetreten und schwer verletzt haben. Dann, also sie haben Fotos gezeigt von den Verletzungen, das war nicht ohne. Da kamen dann andere Leute dann zur Hilfe, glücklicherweise, und also die Türsteher wohl auch von dem Laden und so, die das mitgekriegt haben. Aber in dem ganzen Scheißbericht in der Hessenschau ist nicht ein Wort über die Motivation wirklich gesprochen worden. Ja, Menschen, die was gegen Schwule haben, Menschen, die sowas tun, Menschen, Menschen, Menschen, verdammt nochmal. Das ist doch. Und Juden, ob es jetzt Juden oder Homosexuelle sind, das kann man bei dieser Zielgruppe auch noch austauschen. Aber es scheint keinem aufzufallen. Ja, aber das sind jetzt zwei separate Dinge, über die wir reden. Und ich finde jetzt, der Holocaust ist eine Sache, die, also sagen wir mal so, eine deutsche Nationalerfahrung, um das mal neutral auszudrücken. Und ich finde genauso, dass das, was der Osten erlebt hat mit dem Kommunismus und wie scheiße das gelaufen ist, sollte genauso ein zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein, wie das hier steht. Mhm. Das sind so Sachen, die einfach die Nation erlebt hat, die Bevölkerung erlebt hat und die nicht vergessen werden sollten. Aber auf der anderen Seite, frag doch mal jemanden nach dem Hambacher Fest. Oder 1848 oder Roland Blum oder was weiß ich. Frag die Leute doch mal nach den Sachen. Weiß doch keiner. Kann es sein, dass das Problem hier ist, dass Erinnerungskultur mit Geschichtsunterricht verwechselt wird? Weil ich glaube, da sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Ebenen gemeint. Aber das verschmilzt komplett zu einem, eben weil der Geschichtsunterricht sehr defizitär ist. Und weil man dann mit gewissen Themen eher zugebombt wird. Also ich meine spezifisch zwei verschiedene Dinge. Richtig, weil da würde ich dir komplett zustimmen, dass es quasi identitätsprägend ist für die Nation an sich. Oh, ich habe das böse Wort gesagt. Dann, ja, Aber das würde ich auch zustimmen. Aber das ist halt eine depressive Prägung. Ja, ja, das und das macht uns empfindlich gegenüber dem Argument, du Nazi. Das ist eine Sache, die ich noch anmerken wollte. Ich finde, das sollte weiter, ich bleibe dabei, es soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Wir sollen dafür aber nicht uns schuldig fühlen. Ja, weil genau. Weder du noch ich noch sonst irgendwer von uns hier hat das damals gemacht. Unsere Aufgabe ist es. Aber Shahak Shapira war dabei, nicht vergessen. Ja, ja. Ey, aber du weißt, wir waren nicht dabei. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns schuldig zu fühlen für das, was andere gemacht haben. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert. Ja, exakt, unsere Aufgabe genau. Ist es praktisch, die Fackel weiterzutragen, um die Öfen der Zukunft zu entzünden. Gasöfen? Nee, aber genau wie Stapel gesagt hat, diese depressive Selbst, diese Schuld empfinden, das ist keine logische Konsequenz daraus, was hier steht. Ja, aber also. Sie ist vor allem hinderlich, um darüber Erwachsenen zu sprechen, weil was wir heutzutage haben, ist keine Erinnerungskultur, sondern eine Schuldkultur. Und ich bin auch der Meinung, ja, es ist, diese Grauen, die damals passiert sind, sind ein Teil der deutschen Geschichte, werden sie immer sein, aber ich habe harte Probleme damit, mich irgendwo schuldig zu fühlen, weil das einfach so weit für mich entfernt ist. Allerdings, was ich versprechen kann, ist halt eben, dass ich darauf achten werde, ja, diese Strukturen wiederzuerkennen, ja, also dass ich halt eben mit allen Mitteln verhindern wollen würde, dass so etwas jemals wieder passiert. Ja. Aber wir sehen ja gerade, wie Leuten halt im jungen Alter im Fernsehen erzählt wird, dass es halt linken Extremismus nicht gibt. Ne? Mhm, vollkommen, aber das sind schon wieder verschiedene Themen. Ja, natürlich. Ja, klar. Wie einigen wir uns dann bei der Frage? Müssen wir gar nicht. Ich bin da neutral, weil ich hätte ja, jetzt ich erst... Ich würde nach euren Ausführungen auch neutral sagen. Ja. Würde muss keine Einigkeit geben in dieser Weltraumaffenpartei. Kein Fraktionszwang. Neutral. Abbau von Staatsschulden. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Was habe ich davon? Ja, ne? Die sollen mir zugutekommen. Nee, also auch neutral. Staatsschulden. Ich weiß relativ wenig über Staatsfinanzen, aber was ich weiß, ist, dass Staatsschulden was vollkommen Normales sind. Und dass sie nicht generell schlecht sind. Also die können ruhig weiter bestehen. Es gibt Schlimmeres. Mhm. Deswegen bin ich auch auf neutral. Also ich bin auch auf neutral, weil überwiegend ist für mich erstmal viel zu schwammig. Weil, das ist ja von 50% bis 100%. Und ich möchte halt auch, dass halt nicht nur der Staatshaushalt saniert wird, sondern halt auch unser Bildungssystem, unsere Straßen oder keine Ahnung was. Ne? Ja eben, und da soll nicht gekürzt werden, nur damit Staatsschulden beglichen werden können. Genau. Und mir ist das halt ein bisschen zu schwammig formuliert, das sagt mir zu wenig aus. Klar, so ein bisschen soll dagegen gesteuert werden, gegen Neuverschuldung und möglicherweise auch ein bisschen runter, aber das muss halt nicht unbedingt überwiegend sein. Man muss auch investieren, um in der Zukunft aktiv bleiben zu können. Und wie sollen die nachfolgenden Generationen immer größer werdenden Haufen wegkehren? Immer größer werden sollte der auch und nicht unbedingt. Also das ist ja das klassische Beispiel mit Fire is bad, so you like drowning? Ja. Wie gesagt, das ist mir zu schwammig formuliert. Überwiegend. Ja, was heißt überwiegend? Ja, die Staatsschulden sollen nicht mehr werden, da gehe ich völlig mit konform. Aber ich möchte halt auch nicht, dass dafür irgendwelche anderen Sachen, die nachhaltiger sind, nicht finanziert werden. So, ne? Was also, wäre denn, wenn da stehen würde, sollte Priorität haben? Auch nicht. Wenn wir eine Investition brauchen, irgendwie, um was anzuschieben oder so, und das uns aber in der Zukunft deutlich höhere Gewinne bringen würde, als wir an Zinsen verlieren, sollten wir das überdenken, einfach aus dem Kaufmenschenstandpunkt. Ja, es kann auch sein, dass dafür neue Staatsschulden aufgenommen werden müssen. Also um später halt mehr abbauen zu können. Wir haben ja mal so Sachen gewagt, wie den Transrapid, der jetzt nur in China fährt, obwohl er ein super Ding ist. Ne? Leider. Wir schaffen es einfach, Hat noch wer ein Schlusswort zu sagen? Ansonsten. Anscheinend nicht. Flup. Begrenzung der Nutztierhaltung. Hälfte. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden können. Kann das jemand erklären? Ich verstehe das nicht genau. Naja, die wollen halt sagen, okay, das Dorf hat so und so viele Einwohner, jetzt oder zum Beispiel hat so und so viele Einwohner, das heißt, es darf in diesem Dorf nur so und so viele Nutztiere geben. Jetzt zum Beispiel für Bauern, aber jetzt Großtierhaltung größtenteils. Wart ihr mal im flächigen Niedersachsen? Meinst du, da gibt es sehr viel Fläche und sehr wenig Einwohner? Ja, da gibt's halt auch so, da kommen alle Schweine her, die wir so essen eigentlich. Da gibt's dann halt Dörfer, da stehen halt zigtausend Schweine nebendran in einem Kasten und werden verarbeitet zu Katzenfutter. und ich denke, darum geht's. Also, dass du nicht unbegrenzt um eine Gemeinde rum halt eine Batterie aus Schweinedreck und Tierquälerei errichten kannst. Also ich habe das auch mit neutral bewertet, weil ich mich nicht genug auskenne, aber ich denke, darum geht's. Halt Legehennen, Schweine. Ja, ich glaube, es geht größtenteils um die Massentierhaltung. Damit du halt Massentierhaltung so unattraktiver machst einfach. Ich habe dann, bitte, mach du als erstes. Nee, ich wollte nur einen blöden Witz machen. Erzähl du. Also ich habe mit Stimme nicht zugestimmt, weil es eben halt schon Gesetze und Regelungen gibt, um Massentierhaltung zu begrenzen. Dass die immer noch ein Mindestmaß an Platz haben müssen und so weiter. Daran kann man meinetwegen schrauben, um den Tieren angenehmer zu gestalten. Aber grundsätzlich sehe ich kein Problem darin, wenn so ein Betrieb sich vergrößert. Ja, aber du musst auch ein bisschen die Lebensqualität im Umland im Auge haben, finde ich. Also du kannst nicht anfangen mit einer Schweinefarm, wo am Ende stehen da 10 in einem Dorf, sage ich jetzt mal. Als übertriebenes Beispiel vielleicht. Aber Wasserqualität, Geruch. Ja, also, aber du musst das auch mal so sehen, dann gehen die Wohnungspreise runter. Ja, genau. Wir sollten wieder mal Siedlungen in Einflugschneisen von Flughäfen bauen. Ja, bitte. Um nochmal auf meinen blöden Witz zurückzukommen. Ich dachte, es geht hier um so einen klassischen Umweltschutzpunkt, weil uns die ganzen Nutztiere die Atmosphäre zerfurzen. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Die müssen verteilt werden. Zu neutral. Wenn die ganzen Tiere an einem Punkt sind, dann schießen die ein Loch durch die Atmosphäre. Das glaubt ihr nicht. Ja, da werden die gleichzeitig gebacken, werden die. Juhu! Nee, also ich stimme, ich habe mir das jetzt noch mal überlegt und ich stimme, also es hört sich so, also jetzt einfach nur anhand, wie die Frage formuliert ist, es hört sich so an, als wäre das gesetzlich gar nicht möglich. Und ich finde, die Möglichkeit sollte es geben. Ich würde die These überspringen. Oh ja. Ich wähle neutral. Kommst du nicht vom Land, hä? Braunkohleabbau. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle abgebaut werden dürfen. Ja, oberirdisch, ja. Die muss aber anders genannt werden. Ja. Kohle. Das ist deutsche Kohle. POC-Kohle. Da habe ich neutral angekreuzt. Ja, ich bin da neutral. Also, ja, ich meine, einige Industrien sind ja immer noch auf die Braunkohle angewiesen. Sollen wir die jetzt importieren? Dann wird halt eben da der Raubbau betrieben. Also eben, die Leute verkaufen die Anlagen, hier sind sie weg, falls mal irgendwann vielleicht ein Punkt kommt, an dem man vielleicht auch wieder mehr auf sowas zurückgreifen muss, ist bei der Weltlage heute auch nicht vorauszusagen. Und wir haben schon fast nichts mehr an Schlüsselindustrien. Warum nicht vielleicht wenigstens die Geräte in Schuss halten? Ich stelle nicht mal einen halben Landkreis wegbaggern. Ich stimme auch zu, das ist, verbieten, das wäre ja die Alternative. Und, Hast du Greenpeace gehört? Greenpeace möchte, dass in Deutschland ab 2025 keine Benzinmotoren mehr zugelassen werden. Ja, ist mir scheißegal, was Greenpeace will. Niemand interessiert sich, was Greenpeace will. Ja, haben wir auch immer gesagt. Ist scheißegal, was die alte Kahane will. Der hört doch keiner zu, die war bei der Stasi. Und was haben wir jetzt? Den Salat. Ja, aber warte mal, es gibt doch auch hier Parteien, die fordern, dass keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr hergestellt werden. Ja, alle. Ja, und, ja, aber die machen sich auch gar keine Gedanken darüber, was die Alternative ist. Super, dann haben wir die ganzen Elektroautos mit den Scheiß, wo die gesamten umweltverschmutzenden Effekte alle an die in der Vor- und also Vor- und Nachproduktion entstehen praktisch. Ja. Also vor Produktion und nach Entsorgung, weil die Akkus herstellen, die Solarpanels herstellen, der ganze CO2-Ausstoß, den es dabei gibt und die Giftstoffe und was weiß ich, die dabei entstehen, das interessiert die alle nicht. Und was bei der Entsorgung dann entsteht, das interessiert die auch nicht. Ja. Vor allem, ich meine, irgendwie da musst du die Atomkraftwerke auch noch laufen lassen, damit du genug Energie produzieren kannst, um die Dinger überhaupt alle betreiben zu können. Du, da war leider gar keine Frage da. Ich bin total für Atomkraft mittlerweile. Wenn so ein Ding nicht in der Luft fliegt, ist es ganz schön saubere Energie, ne? Ja, also außer mit dem ganzen Zeug, ne? Ja, gut, das kann man ja dann, weiß ich nicht, in ärmeres Land exportieren. Aber das strahlt ja auch nicht ewig. Und ich habe jetzt mit einem Chemikerstudentenkumpel von mir drüber geredet und der sagt dann, ja, eine gute, also was man nicht ausschließen sollte, wäre den ganzen Atommüll in Weltraum zu schießen. Und da habe ich gesagt, ja, das habe ich schon in der Schule immer gesagt, die Space Smarties Theorie. Wir packen den ganzen Atommüll in Smarty-Form und schießen sie in den Weltraum. Kann ja nichts bei schief gehen, wie uns Raketenstart in den letzten Jahren eindrücklich bewiesen haben. Absolut nicht. Es ist alles. Nee. Wir schicken das auf den Mond drauf und sie sich auf Nordkorea gelandet. Die waren doch super zuverlässig. Und wenn wir das anarchokapitalistisch regeln, dann bezahlt der Space Shuttle Kraftstoff sich auch noch selbst. Mhm. Wir könnten die damit betreiben. Dürfte halt nichts kaputt gehen. Ja, aber auf jeden Fall, ich stimme dazu. Lilly, du hattest noch nichts gesagt? Braunkohleabbau, doch, bin dafür. Okay. Flupp. Oh. Jetzt muss ich mal schnell durchgehen. Okay, was hatten wir denn? Bundeswehr im Inland. Nein. Dieselkraftstoff-PKWs. Nein. Bitte. Aufnahme Asylsuchende, jährliche Obergrenze. Ja. Ausbau erneuerbarer Energien. Kurze Zusammenfassung wäre für den Fall, dass Sie jetzt erst einschalten. Ausbau dauerhaft finanziell gefördert. Scheiße, was hatte ich denn da gesagt? Ich glaube, da hast du ja gesagt. Nee, ich habe mich neutral entschieden wegen dem Forschungs- und Wirtschaftsgefälle. Sozialforderungsfonds hast du ja gesagt. Ja. Genau, dafür. Du hattest ja gesagt. Auch da hast du ja gesagt. Da habe ich nicht ja gesagt. Doch, du hast ja gesagt. Das Ergebnis. Hat er gesagt, geh mal arbeiten. Ja. Generelles Tempolimit, nein. Verteidigungsausgaben in Deutschland sollen erhöht werden, ja. Nein. Neutral. Boah. Ja, nee, warte, ich glaube, ich hatte. Ja, nee, neutral. Ja, ich bin ein Ja-Mann. Jetzt, man. Nein, nein, das nicht. Ich sag vor allem Ja, aber dazu sagst du echt nein. Nein. Ja. Ja. So. Leiharbeit. Okay. Unternehmen sollen weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Wieso haben sie nicht Leiharbeiter Sternchen innen hingeschrieben? Ich finde das nicht gut. Ist schon sehr diskriminierend, ne? Ich glaube, ich überspringe diese These aus Prinzip. Aber da haben sie die Leiharbeiterinnen immerhin zuerst genannt. Ja. Das ist sowas von 1990er, komm schon. Ich stimme dem zu, die Rechte der Leiharbeiter oder beziehungsweise die Bezahlung der Leiharbeiter sollte nun verbessert werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich stimme dem nicht zu, weil das offensichtlich in den letzten 10, 20 Jahren sein Gesicht gezeigt hat, dass dieses Klientel. Und das sind zu großen Teilen Ausbeuter. Ja, das stimmt allerdings auch. Ja, ich würde auch sagen, stimme nicht zu. Oder halt, oder wie Stapel es sagt, halt, aber dann, also bei der Auflage wäre nicht länger als eine Probezeit. Punkt. Ja. Dafür ist es eigentlich da. Um Leute in Arbeit zu vermitteln und nicht in Leute in Abhängigkeit zu halten. Ja. Die Rechte müssen gestärkt werden, der Leute und die Bezahlung. Ja. Aber im Endeffekt würde meine Regelung darauf hinauslaufen, dass Leiharbeit mehr oder weniger unsinnig wird. Ja. Außer als wirklich als Sprungbrett für jemanden, der was sucht. Punkt. Ja, ich gehe auch auf Stimme nicht zu. Also langfristig zumindest. Guck mal, das wäre doch eigentlich. Warum macht das nicht das Arbeitsamt? Das wäre ach, die sourcen das doch aus an Leierwise hier. Ja, aber das wäre doch viel sinnvoller. Du zahlst den Leuten doch eh schon Geld. Ja. Dann kannst du sie auch arbeiten schicken, weißt du? Also ich wähle hier jedenfalls neutral. Ich finde Leiharbeit an sich nichts Falsches, nur die Bedingungen müssten sich drastisch verbessern. Ja. Dem würde ich mich auch anschließen. Oh, und jetzt ist er bei mir auch abgekackt. Nochmal. Dann spielen wir durch. Das nächste Thema ist doppelte Staatsbürgerschaft. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der Deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Finde ich auch, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, was da die Begründung für ist. Weiß das wer von euch? Identität, müssen sie sich nicht entscheiden, müssen sich nicht diskriminiert fühlen, sind da nicht zwischen den Stühlen, weini Gefühle. Also ich finde das okay, wenn sie in beiden Ländern Steuern zahlen müssen für ihre Einnahmen. Wenn sie das mit dem Wahlrecht vielleicht mal so regeln würden, dass jeder nur eine Stimme hat. Also stimmt. Wahlrecht, ich finde, man sollte in dem Land seinen Erstwohnsitz haben und die Staatsbürgerschaft von dem Land haben. Ja, sonst dürfte man da nicht wählen. Die also Auslandstürken haben ja die Türkei total gefickt. Insofern deswegen am 24. September AKP wählen. Automatische Kalaschnikow-Profile, Projektile? Nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Das ist, keine Ahnung, ich find's merwürdig. Was ist so schwer dran, sich zu entscheiden? Ja. Ich meine, man kann ja auch irgendwann wieder zurückziehen und sich seine alte Staatsbürgerschaft wiederholen. Das kann dann von mir aus auch gerne sehr einfach sein. Ja. Ich habe beim ersten Mal lesen die Frage falsch verstanden. Ja, Unsinn. Habe ich verstanden. Du hast gelesen nach 40 Jahren bereits, ne? Ja, genau. Ja, das wünsche ich dir. Nach vorgezogenem Renteneintritt, bereits nach 14 Beitragsjahren, soll der Renteneintritt... Ja, 14 Jahre, da bin ich dafür, bin ich durch. Ja? Ach nee, 40 Beitragsjahre, da bist du dann mindestens mal 60 so ungefähr. Oder im allerbesten Fall, wenn du als Geselle angefangen hast, du willst dann unbedingt aufhören, bist du mit 56 fertig. Wuhu! Also... Ich stimme dem nicht zu. Was soll der Blödsinn? Also soll für alle irgendwie, es sollte für alle flexibler sein. Aber abschlagsfrei ist auch schon wieder so ein Totschlagding. Warum soll man nicht, wenn man früher aufhören will, auch, ich meine, es geht ja bei vielen Leuten jetzt auch nicht nur um Altersarmut oder sowas. Die Leute müssen sowieso alimentieren. Und wer eine Rente kriegt, und diese Rente sagt, die würde mir jetzt zum Leben reichen, obwohl ich noch unter 60 bin, das ist doch cool. Warum soll der nicht irgendwie einen gewissen prozentualen Abschlag dafür zahlen, dass er weniger arbeiten gehen muss als andere Leute? Also ja. Ich stimme da auch nicht zu. Das war so ähnlich wie vor ein paar Tagen mit den Bürgschaften, wo sie plötzlich alle aus den Bürgschaften raus wollten. Weil das ja Geld kostet, wenn man da rangezogen wird zum Zahlen. Ja, mit der Rente, die Leute können ja alle gerne sagen, okay, ich zahle jetzt nicht da so in die Rente ein und ich mache eine eigene Altersvorsorge praktisch, aber wenn die in die Rentenkasse reingehen, dann der Deal ist der Deal. Wobei ich es auch beschissen finde, wenn gesagt wird, hier, ihr müsst jetzt 2 Jahre länger arbeiten, um euren vollen Beitrag zu kriegen. Ja, wäre viel interessanter, die ganzen Beamten und Politiker und Leute mal aus diesen Pensionsgeschichten rauszuholen. Wir zahlen ein irres Geld nur für Beamtenpensionen. Der niedrigste Beamtenpensionssatz sind 1400 Euro. Ne? Mhm. Also wir haben da dieses Nebensystem geschaffen, aus dem sich Leute immer weiter selbst bedienen können. Ja. Und das halte ich einfach für Quatsch. Ein Mann, eine Stimme, ein gleicher Euro für jeden. Was soll der Blödsinn? Ja, genau. So. Nationale Währung. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Ja, halte ich für Schwachsinn. Das wird solange wir die Stärksten sind, solange wir die Stärksten sind, hat das überhaupt keinen Zweck, zu einer nationalen Währung zurückzukehren. Da habe ich, glaube ich, neutral geklickt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber mir ist es egal. Also wenn ich würde es eher so sehen, wenn es notwendig würde oder wie du eben gesagt hast, wenn es einen Sinn haben würde. dann würde ich dem auch zustimmen. Würde ich sagen, okay, wenn das jetzt die Sache ist, die man macht, um den Schaden zu begrenzen, klar, machen wir das, aber aus Prinzip nö. Ja, die Euro-Länder sollten die Möglichkeit haben, im Extremfall zu sagen, scheiße, wir gehen jetzt wieder auf eine nationale Währung, weil wir müssen inflationieren. Wie extrem soll der Fall denn werden, wenn wir gerade über Griechenland gesprochen haben? Ja. Die kriegen das ja auch nicht. Ja, die hätten es kriegen sollen, ganz ehrlich. Ja, wäre sinnvoller gewesen. Natürlich, dass wir im Euro bleiben mussten. Man könnte ja auch ganz fix anmerken, wenn Großbritannien aus dem Brexit reicher rausgeht, dann dürfte die Frage vielleicht noch mal interessant werden. Aber im Moment lässt sich das ja schlecht beurteilen. Also erstmal die Versuchsbriten quasi machen lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne in der Nähe von Holland. Also ich kann mit Fahrrad eben rüberfahren. Und ich genieße es schon sehr, nicht zwischendurch immer wieder das Geld tauschen zu müssen, wie ich das früher gemacht habe. Es wird so gut, dass du dein Gras überall in Euro bezahlen kannst. Ne? Ich kiff nicht. Ach so. Gut. Your loss. Finde ich gut. Ich hole mir da immer den Koks. Ja, aber es gibt aber auch jede Menge andere Sachen, nach denen man da süchtig wird. Karamellwaffeln, Cassis-Limonade. Ja, da habe ich ja auch den Riesenvorteil, ich esse nicht so gerne süße Sachen. Och. Was? Kein Fla für dich? Nein! Aber gut. Frites mit Frittesauce oder Satay. Käse! Karschballen. Karschballen und und Bitterballen. Ja, ich war jetzt letztes Wochenende in Norwegen. Wochenende in Norwegen und das ist ja weder richtig EU-Land noch Euro-Land. Und ich habe mich geärgert, dass ich überhaupt Geld gewechselt habe, weil da kannst du überall mit Karte bezahlen. So im Bus. Ja, du bist gegen Kameraüberwachung, aber findest es cool, alles mit Karte zu bezahlen. Wie passt das? Sorry, ja, ich habe ein Konto. Es tut mir leid. Ich bin so ein Statist. Ja, nee, aber damit kann man ja auch zum Beispiel ein Bewegungsprofil erstellen und solche Sachen. Also die wissen dann, ja, dass du in Norwegen warst. Also jetzt nur von wegen, ich will meine Privatsphäre auch in der Öffentlichkeit. Ne? Ja. Aber das war nur so ein Du kannst entscheiden, ob du mit der Karte zahlst oder nicht. Und bei der Kamera hast du dann kein Entscheidungsrecht mehr. Ja. Aber wollen wir zur nächsten gehen? Ja, genau. Zack. Die Frauenquote für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Jo. Ja. Keine Geld mehr Sache. Lieber Krankenschwestern ordentlich bezahlen. Ja, und Heilerziehungspfleger übrigens. Vermögenssteuer. Hohe Vermögen sollen besteuert werden. Stimme zu. Jo. Ich bin prinzipiell einfach, ich weiß nicht, jetzt mal, um so nach Guido Westerwelle zu gehen. Wir brauchen ein einfacheres Steuersystem. Und ich finde, also Geld, was man einnimmt, sollte nur einmal besteuert werden. Ja, dann aber richtig. Wir haben ja die Spitzensteuersätze strategisch vor, wann war das? 98 oder wann? Hat Gerd die ja extra gesenkt. Also warum die nicht auch wieder mal anheben und vielleicht auch genau. Bemessungsgrenzen finden. Und das wäre eine gerechte Form, aus Einkommen aus Kapitalgeschäften zu besteuern. Ja. Die Vermögenssteuer. Interessant wäre ja auch hier zu wissen, was sind hohe Vermögen? Ja, ist halt auch wieder so eine Sache. Und ich würde das vielleicht auch so sehen, Produktivvermögen nicht so sehr belasten und dafür halt dieses Spekulativvermögen belasten. Ja, wenn du eine Fabrik hast irgendwie und Arbeitsplätze stellst, würde ich dich besser stellen steuerlich als den, der irgendwie drei bekloppte Yuppies in seinem Büro hat, die dann mit irgendwelchem Börsenscheiß Geld verdienen. Ja, ey, das... Sorry. Also das jetzt diesmal ich zuerst. Das ist wie bei vielen von den Fragen. Interessanterweise finde ich, dass die Thesen genau am falschen Ende des Problems angreifen und nur so eine Pflasterlösung sind, die vorgeschlagen werden. Jetzt darfst du, Lilly. Vielen, vielen Dank. Ich stelle mir da auch immer die Frage, von wem kommt diese These und wie sieht da die Umsetzung von den jeweiligen Thesenersteller aus? Und ja, keine Ahnung, ich stelle mir dann immer so Leute vor, ja, 90% Besteuerung, schwierig. Also gerade im Fall vom Valomat tendiere ich dann eher dazu, bei solchen Fragen neutral zu klicken. Ja. Prinzipiell ja, aber Ich fände das ja besser, wenn das hier geschrieben wäre im gleichen Ton wie die Geschwindigkeitsbegrenzungsfrage. Hohe Vermögen versteuern! Ausrufezeichen. Ja, dann wüsste man sofort, was gemeint ist und ja. Naja, das, ja, ich nicht. Sind hohe Vermögen jetzt eigentlich nicht besteuert? Gute Frage. Ich glaube ja, Vermögensteuer gibt es, glaube ich. Nicht, dass ich es wüsste. So. Ja. Verurteilung von Kindern unter 14 Jahren. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahren verurteilt werden können. Nö, da sollen die Eltern verurteilt werden. Ich habe da neutral angeklickt. Also ich finde schon, aber das sollte sich dann in so Disziplinarmaßnahmen äußern. Weißt du, sowas ja, aber wie das ist heute schon möglich, oder? Unter 14 Jahre? Nee. Nee. Kannst du nicht angewiesen werden, wenn dein Kind irgendwie ständig Leute haut, dass du mit dem zum Psychologen gehst? Oder so? Eventuell vom Jugendamt, ja, aber hier geht es ja um Straftaten. Ja. Ja, Körperverletzung ist eine Straftat. Ja. Dein Kind hat meins an den Haaren gezogen. Straftat. Ja. Körperverletzung. Ja. Was willst du machen? Wenn die Eltern kommen, die Helikoptereltern. Arschlage. Nee, weiß ich nicht. Also ich wäre auf jeden Fall für Disziplinarmaßnahmen wie Sozialstunden und solche Geschichten. Ja. Aber dann halt, dann wäre es auch nicht verurteilt. Dann müsste man irgendwie was anderes schaffen. Nee, dann doch. Man dann eine Verpflichtung, man müsste eigentlich die Eltern, so ist es ja eigentlich auch. Ja, eigentlich. Eltern haften für ihre Kinder. Ja, ne? Eltern haften für ihre Kinder. Also wenn mein Kleiner ständig irgendwie, wenn der praktisch Intensivtäter wird, dann müssen die Eltern bestraft werden. Im Regelfall werden die Eltern ja dadurch bestraft, dass denen das Sorgerecht entzogen wird. Ja, im Zweifelsfall wenn das sowas ist. Also ich hab da neutral angeklickt, weil einmal, es gibt diverse Straftaten, die muss ein Kind lernen, dass es sowas nicht gibt. Oder dass man sowas nicht macht. Zum Beispiel Vergewaltigung. Genau, zum Beispiel. Vor allem Jungs müssen das lernen. Sollte nicht ganz straffrei werden. Nur Jungs. Ja, aber zum, ja genau, zum Beispiel Vergewaltigung oder schwere Körperverletzung oder Mord, Totschlag. Das weiß eigentlich jedes Kind sehr früh, dass sowas nicht gemacht werden darf. Dafür sollte ein Kind unter 14 Jahren meiner Meinung nach verurteilt werden können. Guckt euch doch auch mal unser Strafsystem an. Willst du das Kind dann zu drei Monaten Jugendhaft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 300 Euro oder so verklagen, das 14-jährige Kind. Überleg mal, wie du mit 14 warst. Ja, aber na gut. In Bochum es geht ja um das 13-jährige Kind. Das Strafmaß, ja, das stimmt. Das Strafmaß ist aber auch eine vollkommen andere Frage. Guck mal, wir kriegen doch mal. Da steht ja nicht, das muss mit dem gleichen Strafmaß wie Erwachsene bestraft werden, verurteilt werden. Aber alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ja, aber es gibt immer mildernde Umstände und das geringes Alter und Mangel an Reife, um eine Entscheidung zu treffen und so weiter, fällt da deswegen ziemlich. Deswegen haben wir entschieden, dass das halt erst ab 14 geht. Ja, na gut, das stimmt. Ja, da muss ich eigentlich dann auch sagen, nein. Also, ja, aber es ist für die Eltern. Ich würd das mehr Fall-zu-Fall-Entscheidungen machen. Bei manchen Sachen, das können auch unter 14-jährige Kinder begreifen und wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Und manche Sachen, also ein 5-jähriges Kind ist oft noch im egozentrischen Stadium. Das kann noch nicht begreifen, noch nicht unbedingt so begreifen, dass was mein und was dein ist, was Diebstahl ist und was nicht. Ja. Also, ja, aber Maß, nur mal als Beispiel, was war denn mit der Geschichte im Mai, wo dann halt so ein 12- oder 13-Jährige sich ein Messer geschnappt hat und im Streit andere Kinder abgestochen hat? Ja. Mhm. Wie willst du so einem Kind klar machen, dass es was Falsches gemacht hat? Ja, ich habe ja eben gesagt, es müsste so ein was geben, wo du halt auf die Eltern und vielleicht einen temporären Entzug des Sorgerechts dann. Ja, und dann hat ja das Jugendamt das Recht zur Aufenthaltsbestimmung und dann geht es halt in einen Reha-Kurs. Ja. Wo man lernt, ein Mensch zu sein. Ja, na, also wenn ich den Kindern heute zuhöre, teilweise, wie roh der Ton ist und wie ätzend ja. Die Unterhaltungen sind. Ja, na gut, also ich Da hat sich's gerade bei mir sehr gewandelt und ich komme jetzt auf neutral raus. Es hat sich sehr gewandelt und ich komme auf neutral raus. Ja, ich bin von Stimme nicht zu auf Stimme zu auf Stimme nicht zu auf neutral gegangen. Okay. Ich stimme immer zu. Es ist ein entschiedenes Vielleicht. Lilly, wir alle still für Lilly. Wie bitte? Wir waren jetzt alle mal einen Moment still, weil du auch noch was sagen wolltest. Frauenhasser, die wir sind. Ja, passiert denn überhaupt? Ich war gerade etwas sind. Was? Und dann gehe ich jetzt mal mit neutral. Gesetzliche Krankenversicherung. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert sein müssen. Stimme zu. Ja, ja. Finde ich gut. Damit das alles seine Regelmäßigkeit hat. Das ist dasselbe wie mit den mit Renten. Mit Renten oder mit Pensionen. Warum Gesundheit ist für alle garantiert und warum dann nicht auch in einem gleichen Umfang? Der Reiche kann sich doch immer noch jeden Scheiß dazu kaufen. Ja. Genau, der kann sich dann Bonuspakete leisten. Ja, oder wie auch immer, oder Sachen auch selbst zahlen. Aber im Moment ist es so, dass die Leute, die eigentlich halt sich das nicht leisten können, trotzdem selbst zahlen, ja, für Medikamente mitzahlen, für eine Brille, für das, für dies, für jenes. Ja. Ja. Und die anderen können sagen, na, ich gebe einen Bruchteil von meinem Einkommen dafür aus, besseren Service zu bekommen. Und mein Anteil, den ich zahle, ist prozentual, aber eigentlich höher. Also, oder von dem, was mir dann zum Leben bleibt, vor allem, nachdem ich auch schon mal Lebenshaltungskosten, Miete, Scheißdreck, Busfahrkarte abgezogen habe. Ja. Naja. Stimmen nicht Projekte zu. Gegen Rechtsextremismus. Der Bund soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Das ist eine lächerliche Frage, deswegen stimme ich Ihnen nicht zu, weil in der Formulierung nein. Wenn die da ein kleines Wörtchen streichen würden und da auch was dahinter stehen würde, nämlich das nette Rechts da, wäre ich sofort dafür. Ja. Projekte gegen Extremismus? Ja. Ja. Ja, aber das schließt sich für mich nicht aus, insofern stimme ich zu. Also ich habe da neutral eingeklickt, also grundsätzlich bin ich dafür, dass die Projekte gegen Rechtsextremismus fördern, aber nach dem, was wir bis jetzt hier von denen gesehen haben, Doppeleinhorn, ist mir sofort in den Kopf gekommen. Wie kann man nur so einen Quatsch fördern? Ja, ist gegen Rechtsextremismus, okay, 56.000 hier. Nee, ja. Also so wie die das machen, nicht. Viele lesbisches Tanztheater gegen rechts, wie viel braucht ihr? 35.000 reicht das? Ja. Oder sollen wir euch noch einen Zehner geben? Also deshalb habe ich neutral, generell bin ich dafür. Ja, das stimmt. Aber so wie die das machen, nee. 100 Millionen Budget für Demokratie leben, ich sag's noch mal. Ja, genau. Von derselben Partei, von derselben Organisation, die auch das demokratische Wahlgedöns von Aufsichtsräten unterwandert hat. Ja, das macht das alles ein bisschen lauwarm, da hast du schon recht. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dagegen, dass in dieser Art und Weise Projekte gegen Rechtsextremismus gefördert werden. Ja. Sinnvoller soll es sein. Sinnvoller soll es sein und vor allem nicht irgendwelche NGOs da das Geld in den Stoff kriegen, die da ihre eigenen Agenten noch mitverfolgen. Also bin ich dagegen. Ja. Na gut. Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Das wäre wieder so ein Vermögensteuerding im Prinzip. Neutral. Ja, auch neutral. Also, ja. Selbstgenutztes Wohneigentum. Man kann ja nicht die Leute dafür bestrafen, dass sie sich da ihr Haus anbauen, oder? Ja, also deswegen bin ich eigentlich dagegen. Dafür, also das sollte steuerfrei sein. Jetzt schwank ich aber eigentlich. Also ich finde, das ist ziemlich schwierig, weil die Kosten für Land oder für Besitz, Immobilien, wie auch immer, ja immer unterschiedlich sind, je nachdem, in welcher Stadt du bist oder welchem Stadtteil sogar. Wenn ich mir jetzt als Heilerziehungspfleger in meiner Heimatstadt 100 Quadratmeter Wohnraum kaufe, dann kostet mich das weniger, als wenn ich das in Berlin kaufe, bekomme aber in Berlin genauso viel Geld und muss da dann bezahlen. Also da muss schon dann eine ziemlich komplexe Lösung her. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass es bis zu einem bestimmten, meinetwegen bis zu einer bestimmten Fläche, nicht besteuert werden sollte. Ja. Also dann würde ich das, glaube ich, eher an die Fläche machen, als an Geld koppeln. Ja. Nein, mein Wahl-O-Mat ist abgestürzt. Das passiert jetzt jedem nach und nach. Deswegen versuche ich einigermaßen schnell zum Ergebnis zu kommen. Verbot von Rüstungsexporten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Wieder ein Wort, das das ganze Ding kippt halt. Lernen es aber auch nicht. Nee, ach, keine Ahnung. Ich hab, wegen des ausnahmslos habe ich stimme ich nicht. Aber ja, ich auch nicht. Weil warum sollten wir nicht unseren Verbündeten Waffen liefern dürfen? Ja, sorry. Ich meine, wenn ein Kleinunternehmer hier uranangereicherte Munition in unserem Heimatland herstellen möchte und das in den Iran, in den Irak und nach Syrien verticken will, dann hat der das Recht dazu. Jeder kleine Unternehmer hat das Recht dazu, uranangereicherte Munition in Bürgerkriegsgebiete zu verkaufen. Hat er nicht. Dich für News. Ich weiß nicht, ich bin da eher so neutral. Mir gefällt einfach der Gedanke nicht, dass mit deutschen Waffen irgendwelche Leute da ihre Milizkriege ausführen. Ja, das stimmt auch. Ich bin und eher so die neutral. Israelis. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich wollte gerade sagen, dann dürften wir den Israelis gar keine U-Boote mehr liefern. Die wurden doch geschenkt. Die brauchen die aber doch. Ja. Ja, aber wenn du nichts mehr exportieren kannst, dann baust du auch keine U-Boote mehr, weil nur, also dann baust du noch irgendwie zwei im Jahrzehnt oder so. Ja, na gut. Ich glaube, ich entscheide mich auf ein Protestneutral um. Okay. Gut. Aha. Verkauf von Cannabis. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Ja. Ja, ja, ja, und zwar, weil erstmal kann man den besteuern. Und zweitens kommt er aus kontrollierten Quellen, zum Beispiel Apotheken. Und drittens werden damit Versorgungswege von Dealern, die da auch andere Sachen verkaufen würden, abgeschnitten. Ich stimme. Ich habe nicht verstanden von dem, was du gesagt hast. Habe ich so gut auf der physikalischen Ebene. Nee, ganz ehrlich, das ist schon lange überfällig. Ich stimme nicht zu, weil da nichts über Anbau von Eigenbedarf steht. Ja, aber das. Sonst würde ich sofort zustimmen, aber so geht es nicht. Nee, nein, ich stimme zu. Ja, würde auch zustimmen. Gut. Der Soli. Aha. Der Soli. Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag soll Ende 2019 vollständig abgeschafft werden. Ja, schon. Was ist denn jetzt, wenn der Osten seine industrielle Revolution endlich kriegt und stärker ist als alle anderen Länder und Bayern in Armut stürzt? Müssen die dann Bayern auch stützen? Nee, den Länderfinanzausgleich haben sie ja gerade gekippt. Nee, dann bin ich eigentlich auch dafür. Ich muss sagen, die Straßen in Deutschland sind also echt katastrophal. Also. Jetzt roboterst du auch, Lilly. Ja, ich habe nur sowas Anarchokapitalistisches von Straßen gehört. Ja, ich glaube, wenn es so arg rottert, dann bin ich lieber still, ich quäl. Nee. Ich glaube, bei uns allen ist die Qualität echt unterirdisch, kann das sein? Was, ist sie bei mir auch so schlecht? Nee, du bist klar, Markus ist klar, ich bin sporadisch scheiße, Mond ist immer mal so ein bisschen am Lecken mittendrin. Aber naja, ich bin auch dafür. Neutral doch. Würde ich sagen. Leistungskürzung für Flüchtlinge. Anerkannten Flüchtlingen, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern, sollen die Leistung gekürzt werden. Stimme zu. Ja. Ja, warum nicht? Weil, ja, eben, wenn du bei Hartz-IV-Empfängern die Leistung kürzen darfst, warum dann nicht bei anerkannten Flüchtlingen? Ja, es geht ja da auch teilweise um Arbeitsaufnahme, oder? Ich kann dir sagen, warum, weil Flüchtlinge das sind Braune und das wäre rassistisch, denen die Leistung zu kürzen. Und Hartz-IV-Empfänger, das sind böse Nazis. Ah, okay. Du meinst Weiße. Ja, weiße, das sind Weiße, also die einen sind Braune und das andere sind Weiße Braune. Und die weißen Braunen sind schlechter. Ja, ja, auf jeden Fall kürzen. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eltern sollen für ihre Kinder... Lilly, willst du noch was einschmeißen? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, die Integrationsmaßnahmen kommen denen ja auch zugute. Also ja, sehe ich da nicht, warum dann ein Desinteresse nicht sanktioniert werden sollte. Ja, na gut, wenn jetzt einer von denen irgendwie eine harte Depression hat und sich Hikimori-mäßig in die Wohnung verzieht und so weiter, wegen seelischen Problemen, dann ist das ein bisschen ein Sonderfall, aber prinzipiell. Ja, dafür gibt es ja Therapeuten. Ja. So, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Nein. Nein. Die sollen ihre Stellt euch mal die ganzen abschieben. Klagen vor. Oh. Sorry. Über diese positiven Rechte. Ich halte das für absoluten Unsinn. Wenn du dir ein Kind anschaffst, dann sollst du dafür auch sorgen. Ja. Das ist der kulturmarxistische Angriff auf die Familie. Also ich hab grundsätzlich kein Problem, wenn man sagt, man hat einen Rechtsanspruch auf, keine Ahnung, im Schnitt 4 Stunden am Tag oder so, ne? Betreuung durch, keine Ahnung was. Aber eine Ganztagsbetreuung, Entschuldigung, warum schaffst du dir dann überhaupt ein Kind an? Keine Ahnung. Weißt. Ich meine, notfalls nehmt ihr die Kinder mit auf die Arbeit. finde ich, sollte sowieso häufiger passieren. Wer waren die Leute, die angefangen haben, damit das Frauen auch arbeiten? Ach ja, Moment. Jetzt kommt alles zusammen. Ich weiß auch nicht, diese Garantien des Staates an die Bürger im Prinzip sind es ja Luxusprogramme. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Deswegen ein Nein. Ich bin dagegen. Ich bin nicht mehr dafür. Hauptsache dagegen. Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Nein. Nein. Raus damit. Das wäre eine Frage für Chris gewesen, ne? Ach, was hätte der wohl gesagt? Ich weiß es nicht. Ja. Der wäre auf jeden Fall dafür. Das wäre eine Frage gewesen, die Chris' Abwesenheit rechtfertigt, weil das ist ja eigentlich genau das, was er an diesen Streams nicht mag, dass die Leute eh schon wissen, was wir antworten. Ja. Aber ich weiß nicht, teilweise sind es halt auch ganz interessante Dinge. Außer jetzt so die Party, die wir geschlossen an dem Instant machen. Na, wenn ich sonst nichts gelernt habe, dann weiß ich jetzt, dass man in Norwegen mit Karte zahlt. Das ist sehr fortschrittlich. Teilweise, teilweise werden an den Busbahnhöfen sogar jetzt die Ticketschalter weggemacht und das läuft alles per App. Oder du kaufst es dir halt direkt im Bus, wenn du einsteigst. Ja. In Deutschland soll es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Schwierig. Noch nicht, ja, wäre meine Antwort. Genau. Also grundsätzlich finde ich den Gedanken gut, vor allem, weil das ja eigentlich immer daran gekoppelt wird, dass alle anderen Sozialleistungen dann quasi, oder was heißt nicht alle anderen, aber die meisten anderen Sozialleistungen dann wegfallen. Also das wäre auf jeden Fall auch von der Bürokratie her deutlich weniger aufwendig. Andererseits finde ich, irgendjemand muss das Geld ja auch noch verdienen und wir müssen sicher sein können, dass das Geld auch auf jeden Fall reinkommt. Ja. Deshalb habe ich neutral gemacht. Das Modell Grundeinkommen finde ich extrem gut und interessant und ich würde es gerne mal ausgetestet sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon die richtige Zeit ist. Vor allem mit so gekoppelt mit so Sachen wie jetzt Massenimmigration und so weiter. Weil da müsste man dann ganz hart sagen, okay, nur Staatsbürger und plus. Keine Diskussion. Und Staatsbürger bist du nur wegen Zahlung hoher Summen. Nee, und, ja, und das, Einwanderung. Es dauert aber halt auch eine Weile, bis man Staatsbürger ist und ansonsten muss man halt für sein eigenes Geld erstmal sorgen, bis man Staatsbürger ist. Und wenn man dann in Deutschland, was weiß ich, 2, 3 Jahre, 4 Jahre arbeitet, dann Staatsbürger wird, dann kann man auch gerne ein Grundeinkommen kriegen. Also ich stimme dem Ganzen zu, weil ich glaube, gerade mit Einwanderung und mit der Entwicklung des Arbeitsmarkts werden wir da nicht drum rumkommen, weil irgendwann werden wir mehr Berater für Arbeitslose brauchen, als wir Arbeitslose haben. Das wird sich da 50-50 die Waage halten. Ja. Das ist doch wunderbar. Dann kannst du als Geisteswissenschaftler auch noch unterkommen. Ich hatte vorhin ja schon mal Brasil erwähnt. Genau das passiert in dem Film ja, dass die Bürokratie so weit aufgebläht ist, dass nichts Menschliches mehr funktioniert. Du brauchst das blaue Formular, ne? Ist das gestempelt? Ja, prinzipiell stimme ich auch zu. Also vor ein paar Tagen hätte ich jetzt noch gesagt, ja, aber mittlerweile. Nach allem, was du jetzt hier an Argumenten pro gehört hast. Mond wird jeden Tag desillusionierter. All diese Black Hills. Ich mach bei euch nicht mehr mit dir. Ja. Hier bin ich mal neutral. Ja. War es nur neutral, falls es dich aufheitert, ich würde gegen das bedingungslose Grundeinkommen stimmen, weil ich noch keine Ergebnisse habe. Ja, das stimmt auch. Und ich mir noch kein Bild machen konnte über die Ergebnisse. Deswegen bin ich erstmal dagegen, bis ich was Positives lese. Ich bin dagegen, ein Flugzeug zu bauen, weil ich noch nie geflogen bin. Bla, bla, bla. Ich komme nicht mit sowas. Ein Strohmann. Es ist legitim zu sagen, okay, es gibt noch nicht genug Daten dazu. Verpisst euch, Gebrüder Wright. Stärkere Zusammenarbeit der EU, in der EU. Die nein, um Gottes Willen, nein. Löst die scheiß EU auf, nein. Also wie ich schon immer sage, ne, entweder wir machen United States of Europe und wir können Präsidenten wählen und so weiter und wir können Senatoren wählen, wie das in Amerika ist. Oder wir lassen den Spaß. Wahlsystem wirst du ja einführen. Ja, man müsste ein ordentliches Wahlsystem haben in der EU, aber nee, so wie es jetzt ist, nein. Ja, vor allem nicht, wenn ich die ganzen Pläne lese für irgendwelche Anti-Hass und Anti-Internet und bloß keine Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und diese Geschichte mit Macron und Merkel, ein gemeinsames Wirtschaftsministerium. Nee, nicht. Man baut nicht irgendwie noch ein Geschoss obendrauf, wenn die oberen drei in Brand stehen. Also. Preach it, bro. Ja. Gibt es jemanden, der dafür ist? Ich glaube nicht. Ich bin dafür. Ja? Was? Was? Verband ihn. Raus! So, dann haben wir ihn jetzt hier von mir. Okay. Ja, jetzt musst du, jetzt kannst du noch die Frage gewichten. Echt, kann man das? Ja, wollen wir die dann gemeinsam gewichten? Weil, ja, keine Ahnung. Wo gewichtet man die denn? Einfach man klopft auf die These. Dann wird die orange und kriegt ein Sternchen. Ja, okay. Also wollen wir sie gemeinsam? Ist vielleicht, naja. Zur Vergleichbarkeit wäre es wahrscheinlich spannend, aber ja. Aber das verfälscht auf der anderen Seite halt schon den Test, ne? Das Ergebnis, ja. Jeder geht mal kurz. Vielleicht werde ich mit Gewichten. Kurz für sich. Wir könnten ja sagen, jeder gewichtet 5. Nee. Nee? Jeder gewichtet für sich, würde ich sagen. Okay. Also, jeder ja, für okay, sich, nee. Was das denn hier? So wie wir das die ganze Zeit machen, Lili. Anarchie. Wir sind eigentlich wirklich, sind wir Anarcho-Syndikalisten oder waren wir Syndikal-Anarchisten? Ich weiß nicht. Individuen, würde ich sagen. Also danach müssen wir uns noch die Parteien aussuchen, für die das gelten soll. 8 Stück können wir aussuchen. Ich habe mal die reinkommen, plus den Piraten. Und dann nehme ich noch die Bergpartei dazu. Wie wäre es, die Veganerpartei wäre vielleicht auch noch spannend. Oder die Urbanen, das wäre natürlich auch eine Sache. Oh. Ich gewichte alle besonders, besonders schwer, wo ich neutral gewählt habe. Das macht Sinn. Sag meiner Frau, hallo. Also wir können ja mal kurz sagen, wie wir es gewichtet haben. Ich habe Obergrenze für Asylsuchende mehr gewichtet, Ausweitung der Videoüberwachung mehr gewichtet, falsche Informationen im Internet mehr gewichtet, Impfpflicht, Abschaffung der Frauenquote, Verkauf von Cannabis und Gottesbezug im Grundgesetz. Also eigentlich alles so lapidare Sachen. Obergrenze für Asylsuchende, sozialer Wohnungsbau, Ausweitung der Videoüberwachung, falsche Informationen im Internet, ökologische Landwirtschaft, sachgrundlose Befristung, Impfpflicht, Abschaffung der Frauenquote und Gottesbezug im Grundgesetz. Bundeswehr im Inneren, Obergrenze für Asylsuchende, sozialer Wohnungsbau, Kindergeld für Deutsche, Leiharbeit, Abschaffung der Frauenquote, Verkauf von Cannabis, stärkere Zusammenarbeit in der EU. Zur Erinnerung, das hatte ich abgelehnt. Das letzte Mal. Ja, stimmt. Das muss ich eigentlich so anti auch abgelehnt. Und die Bundesländer. Also ich habe halt auch Obergrenze für Asylsuchende, Ausweitung der Videoüberwachung, Falschinformationen im Internet, Abschaffung der Frauenquote und dann noch Verbot von Rüstungsexporten. Ah ja. Oh, ja. Obergrenze für Asylsuchende, sozialer Wohnungsbau, Falschinformationen im Internet, Impfpflicht, Abschaffung der Frauenquote, ich habe mein Geschlecht verraten und gesetzliche Krankenversicherung. Hast du nicht, du bist für Gleichberechtigung. Okay. Ach du Kacke. Ja, weiter. Ich nehme mal an, dass die FDP jetzt mal wieder reinkommt. 5, die AfD. Ja, nehmen wir noch die. Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichen plus eine Auswahlpartei. Ich nehme die Auswahlpartei Bayernpartei. Und die Piraten habe ich halt aus Nostalgie dazu geholt. Spoiler, ich habe den schon mal genommen, allerdings war das Ergebnis das letzte Mal noch höher bei der Bayernpartei. Die bibeltreuen Christen sind ja gar nicht mehr dabei, schade. Oh ja, scheiße, haben die diesmal nicht genug Leute zu. Ich nehm Demokratie in Bewegung mal dazu. Aber ich muss nehme die deutsche Mitte. Die SPD hat tatsächlich noch weniger als das letzte Mal bei mir. Ja, irgendwo. Bei mir hat es in Prozentbereichen verschoben. Bei mir hat die Demokratie in Bewegung 59,6% gekriegt. Wuhu! Zweitstärkste Partei. Bayern. Und die Partei hat wieder gewonnen. Ach, nicht die Partei, die Piraten, meine ich. Gut, ich gehe nochmal zurück und schmeiß die Großen bei mir raus. Führer CDU, CSU mit 45%. Führer? Aber ich glaube, diese Führer gesagt. Natürlich. Ja, Führer. unglaublich. Und dafür nehme ich diese schönen Parteien mit rein. Damit die das ein NPD. Bisschen. Die MLPD. Ah, Montag ist doppelt. MPD, die Partei MLPD, die Rechte. Also wie man sieht, die MLPD unterscheidet sich stark von der DKP. Also ich kann mit Stolz behaupten, die Grünen sind bei mir mit 29,8% auf dem letzten Platz. Das erfreut mein Herz. Grüne versenken. Ah, okay. Hot Dumme. Also ich hab jetzt nicht alle ausgewählt. Ich habe die AfD mit 54,9%. Danach kommt die CDU, CSU. Dann die MLPD mit 47,6%. What the fuck? Und dann kommen SPD, Piraten und Grüne mit 30,3%. Bei mir hat die Partei Volksabstimmung 74,5%. Not schlecht. 74? Ja. Bei mir liegen alle Parteien innerhalb von 10%. Ihr könnt euch ja auch mal einblenden. Alles ist gleich scheiße. Nehme ich jetzt mal an. Also. Ihr könnt euch ja mal einblenden und Mars kann ja, dann. Geht ja bei mir leider nicht, aber ich kann dir einen Screenshot schicken. Warte mal. Screenshot ist drin, einblenden ist schlecht. Okay. Zu viele Hentai ist offen. Ja, richtig, das. Sonst seht ihr ja meinen richtig geilen Scheiß. Wuhu! Erzählen uns mehr. Oh Gott, jetzt kann ich gar nicht zurück und andere Parteien. Hm. Doch, oben. Ich bin mal auf Twitter-Maß. Ich bin dabei. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Und jetzt schieße ich ihn dir in den Weltraum auf den Kanal. Oh shit. Also bei den wahrscheinlichen Parteien hat sich bei mir nichts geändert. Ja, wie gesagt. Die Prozentzahlen haben sich leicht verschoben, aber ansonsten die Reihenfolge ist immer noch gleich geblieben. Piratenwähler! Ja, ich hatte irgendwie, als ich den das erste Mal gemacht habe, habe ich wahrscheinlich anders gewichtet oder irgendwas anders beantwortet vielleicht. Keine Ahnung, da hatte ich gleich auf, bis auf den Hinterkommabetrag, gleich auf AfD, Linke und die Partei. Hier. So, ja, zack. Aha, okay. Ich habe irgendwie, also so mehr als 53, 54% ist irgendwie bei jedem nicht mit drin. Ja, wie gesagt, also ich habe auch das Gefühl, es geht eher darum, wie scheiße das ist. Ja. Also. Naja, wenn das so ist, dann muss ich wohl leider AfD wählen. Ja, da kann ich eure These auch ein bisschen zerschlagen. Ich oute mich mal. Also bei mir ist 66,7% für die AfD und 63,1% für die FDP. Nazi. Wo haben wir denn hier? Ja. Ah, hier. Lilly Pfeil. Ach du Scheiße. Ganz groß. Das ist doch noch eine Shame. Aber die Grünen sind auf dem letzten Platz. Ja, ja, das rettet dich ein bisschen. Was ist, eben. Was ist DM gewesen? Deutsche Mitte. Ja, die okay. Deutsche Mitte. Gut, Stapelchips haben wir hier Piraten ganz hoch. Ja, nicht schlecht. Die Humanistenstapel, da sehe ich dich auch. Ich so glaube, das müsste ich nochmal nachgucken, aber die Humanisten waren bei mir, glaube ich, auch ganz gut. Und ich nehme an, auch die Partei zur medizinischen Forschung oder wie die hieß. Wahrscheinlich. Transhumanist. Ja. Also ich finde, wir sollten auch Leichen produzieren, dass wir an denen forschen können. Und hier mal Mars. Auch. Ja, na gut, aber das ist schon, also 50% ist schon verdammt wenig für die höchste Partei. Ja, ja, und dann auch kein Unterschied eigentlich in den Zahlen wirklich. Ja, es ist Prozent alles so sind ja Varianz, das ist alles scheiße. Das spiegelt auch genau wieder, wie ich mich vor dieser Wahl fühle. Wie jemand, der irgendwie eine Speisekarte mit Scheiße hingelegt bekommt und in verschiedenen Versionen. Und eins ist scheißiger als das andere. Und dann wird gesagt, sie müssen aber was essen. Nimm das, was am wenigsten stinkt. Ich gucke gerade noch mal, was kann man denn noch Lustiges reinnehmen? Ich nehme jetzt meine Favoriten, lasse ich mal drin hier, die drei. So, die Veganerpartei nehmen wir mal rein, die Humanisten und Partei für Gesundheitsforschung, noch eine übrig. Wen haben wir denn noch Schönes? Nehmen wir mal die rein, die eine Tierschützerpartei. Sehr zu unterscheiden von der anderen Tierschützerpartei. Oh, die Veganer schneiden ja schlecht ab. Muss irgendwas verändert haben, weil das letzte Mal, aber da habe ich auch nichts gewertet und so weiter. Da war die Veganerpartei bei mir verdammt hoch. Ich glaube, das ist wegen der Frauenquote-Sache und so. Tierschutzpartei, Linke, Humanisten, Gesundheitsforschung. Tiere magst du nicht, ne? Essen tust du sie, schützen willst du sie nicht. Aber nee. Humanismus, du Speziesist. Ich schütze diese Tiere, wenn sie in meinem Bauch sind. Ah. Stimmt, dann kann dir nichts mehr passieren, ne? Sure. Aber das hier fand ich am geilsten. Weil das hier waren meine beiden größten, die Bayern-Partei und die Partei. Und ich habe jetzt ich bin in der nicht beneidenswerten Position, dass ich mich entscheiden muss zwischen der Partei, die ich ziemlich lustig finde, und der Bayern-Partei, die dafür sorgen will, dass Bayern aus der Bundesrepublik aussteigt. Aber die Bayern-Partei. Wie stehst du zu Schwangerschaftsabbrüchen? Ja, ne, das ist so eine Sache. Also sofortiger Ausstieg aus dem Euro. Ja, deswegen. Wie passt das mit dem, was du gesagt hast? Nach Schwangerschaftsabbrüchen, das wäre doch eigentlich auch mal eine Sache, die durchaus da drin vorkommen könnte. Ja, finde ich eine wichtige Frage. So dieses Moralische auch. Dürfen Schwule jetzt adoptieren? Ja, mit dem Dings, mit der Ehe für alle, sollte dem doch eigentlich nicht zwei Wege stehen. Nee, sollte, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Und das beim letzten Mal stand es drin sogar, das Schwulenadoptionsrecht, getrennt von der Ehe für alle. Und ich glaube, das waren beim letzten Mal, waren das zwei Fragen, die Ehe für alle und das Schwulenadoptionsrecht. Beziehungsweise die Ehe für Homosexuelle, weil Ehe für alle, nein, man darf keine Kinder heiraten, nicht für alle. Frau Mützogutz möchte doch gerne, dass Kinderehen nicht per se verboten werden bei uns, wegen der kulturellen Vielfalt. Da kriege ich auch, also ich kriege echt, kann ich kaum an mich halten, da möchte ich fast den, also ich bin ja seit Monaten, sage ich, ich will die AfD nicht wählen, aber ich weiß langsam auch wirklich nicht, ganz ehrlich, gehe ich nicht wählen, gehe ich ungültig wählen oder wähle ich AfD? Das sind momentan die drei Möglichkeiten, die ich habe. Es gibt halt so alles andere ist Dreck. Ja, es gibt halt so ein paar vollkommen wahnsinnige Memes der Alt-Right, so mit White Genocide und sowas. Und bei sowas ist es halt mit, ja, das sind alles Pädophile und kranke Schweine und so weiter. Und da denkt man immer, oh, das sind nur Verschwörungstheorien. Und dann machen die dauernd so einen Kram. Ist doch vollkommen wahnsinnig. Gut, wir nehmen bitte noch mal rein, damit es noch lustiger wird. Interessiert mich, also welche Antworten interessieren uns denn gerade mal? Kannst du mal komplett... Mach doch mal Nazi allerlei. Genau. Nazi, was Nazi allerlei? Soll ich jetzt die deutsche Mitte noch und... Die Rechte, die NPD. Also ganz ehrlich, CDU, CSU interessieren uns, SPD interessieren mich geil ein bisschen. Also ich möchte zumindest eine Kommunisten drin haben. Okay, deutsche Mitte ist da aber noch. Unten musst du noch anklicken. Ja. NPD musst du noch anklicken, die Rechte musst du noch anklicken. Ja, aber dafür müsste ich jetzt die hier alle... Na gut, ja, FDP. Schmeiß die doch raus. Wir wollen doch Spaß haben. Die AfD interessiert mich ja schon. Ja, das was die zu sagen haben. Passen da ja auch leider hin. Die Piraten. Die sind auch langweilig. Die NPD und die Rechte, ganz wichtig. Ja, stimmt, die NPD. Ah, die Grünen interessieren mich auch nicht besonders. Die Linke schon, ja, weil die vollkommen bekloppt sind. Okay, was haben wir noch hier? MLPD. Wir machen jetzt Nazis gegen Faschisten. Nazis gegen Kommunisten. Nazis gegen Faschisten. Das wäre mal eine... Kann man das fördern lassen? Das ist die Nazi-Antifa. Nazis gegen Faschisten gegen rechts. Nazis gegen rechts. Das müssen wir uns schützen lassen. Machen wir T-Shirts von Nazis gegen das rechts. Das ist geil, ey. mit so einem Hakenkreuz, das andere Hakenkreuz. Okay, ab morgen Nazis gegen rechts Merchandise im Weltraum aufgeschrieben. Weiter, so. Dann gucken wir mal, was die Parteien da sagen. Bundeswehr im Inneren, die Partei. Wozu brauchen wir die Bundeswehr? Das schafft die Hamburger Polizei und da hat Mut Dürre doch ganz allein. Ich liebe die. Oh, MLPD, jetzt wird spannend. Die internationalistische Liste /MLPD lehnen wir den Einsatz von Bundeswehr als Bürgerkriegsarmee im Inneren prinzipiell. Bürgerkriegsarmee, wer redet denn davon? Ja, die Frage war Terrorismusbekämpfung. Deswegen habe ich das vehement abgelehnt. Ja, das stimmt schon, aber also ich habe es ja auch abgelehnt. Der Ausbau von Polizei und Bundeswehr unter dem Vorwand des Kampfs gegen Terrorismus dient der stärkeren Unterdrückung der Masse der Bevölkerung. Ziel zum Aufbau einer Bürgerkriegsarmee, die bereitsteht, wenn es zu Massenkämpfen gegen die Regierung und die internationalen Großkonzerne kommt. Was auf jeden Fall passieren wird, der Klassenkampf ist in der Zukunft. Niemand ist zufrieden, auch wenn sie alle sagen, dass sie zufrieden sind. Oh Gott, ey. Allah, die Rechte. Mich verraten. Sogar die MLPD hat mich verraten. Ich liebe den Ton bei den ganzen Rechten immer. Durch die derzeitige Situation in unserem Land muss es endlich umgesetzt werden, dass die Bundeswehr auch im Inneren eingesetzt werden kann. Islamistischer Terror, Masseneinwanderung, damit verbunden. Lassen gar nichts an. Das ist schon wie von so einem Viertklässler formuliert. Ja, ne? Es ist total geil. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite auch voll okay, weil ich meine, die schreiben sich ja wirklich ans Revers, worum es ihnen geht dabei. Also die wollen, dass die Polizei reicht, um gegen die Moslems vorzugehen, so ungefähr. Nun zumindest als Übergangslösung, jawohl. Das hat Hitler auch gesagt. Ja. AfD. Ach. Bundeswehr soll unser Land verteidigen und unsere Grenzen schützen. Nur im Ausnahmefällen zum Beispiel, darf sie im Inneren des Landes eingesetzt werden. Manchmal spinnen die halt nicht total, ne? wenn man das hier mal so direkt vergleicht. Ja, wenn man dagegen denkt, dass der Typ, der das will, unser Finanzminister ist, kann einem schon Angst und Bange werden. Ja, ist schon komisch. So, NPD ist natürlich dafür, da die Polizei derzeit personell nicht in der Lage ist, die Grenze umfassend zu kontrollieren, um uns vor illegaler Masseneinwanderung zu schützen, spricht sich die Bundeswehr auch zur Sicherung der Grenzen. Leute, das war nicht die Frage. aber stumpf daneben sagt uns, was ihr wirklich denkt. Also mich beängstigt gerade, dass es so ungefähr mein Argument auch war. Was mit der Bundeswehr an die Grenzen stellen und alle Die Polizei ist leider nicht schafft und deswegen die Bundeswehr zur Unterstützung braucht. Deswegen bin ich doch ein Alt-Gamer. Alt-Right-Gamer, das war... DKP. Das war doch nur ein Meme. Mondapfels NPD-Spion. Die DKP sagt das gleiche wie die NPD. Der war ja früher auch bei der JN. Ja, ne? Nee, das war der Ebel. Stimmt. Scheiße, stimmt. Ich dachte immer, du warst. Ja, lief. Ist besser informiert. Ach nee, scheiße. Nee, ich war bei der Antifa und jetzt bin ich der lebende Beweis für die Horse Show Theory. So, die Linke. Ja, aber eigentlich grundsätzlich okay, bis auf den Satz über Frankreich, wo man halt irgendwie auch sagen könnte, es sind die Bürgerrechte ausgesetzt worden und dadurch ist es schon möglich gewesen, einen Haufen Sachen zu verhindern. Ja, aber na gut. Aber da siehst du auch direkt größere Partei, langweiligerer Text. Also wenn man das aber besser als der Text. Oh Gott. Ich finde die toll, die Texte von den kleinen Parteien. Die nehmen kein Blatt vor den Mund. Auch mit ihrer Dummheit. Es wird Feuer und Schwefel regnen, wenn ihr uns nicht wählt. Oh, hier, laut Polizei und Geheimdienstführungskräften organisieren Bund, Länder und Geheimdienste Terroranschläge auf deutschem Boden. Die deutsche Mitte beklagt staatlich inszenierten Terror. DM-Chef Hörstl hat dafür den wissenschaftlichen Bericht Terrormanagement seine Tätigkeit am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr 2006, 2007 eingeführt und mit seinem Buch Brand, Herr Pakistan, erschienen in Berlin 2008, breit dokumentiert. Wir werfen der Bundesregierung vor, die Unterdrückung der Bevölkerung vorzubereiten. Ah, tolle Partei. Wie muss man sich bitte fühlen, wenn einer eurer Lieben in Berlin da plattgefahren worden ist und dann liest man so eine Scheiße? Also, ja, CIA, die Level weiß ich doch. Also ich mag ja mein Nazi-skurriles Zeug eher unterhaltsam, deswegen würde ich mir lieber ein Axel-Stoll-Video angucken, statt das Wahlprogramm der DM zu lesen. Muss man wissen. Eben. Ich finde das schon kultig. Das ist die Alex-Jones-Partei. Kalte Fusion. They turn the frogs gay. Aber komm, das Härteste war doch in der Joe Rogan-Sache mit dem Monolithen aus 2001, den es tatsächlich auf dem Mars-Mond Phobos gibt und interdimensionalen Energievampiren, die sich von unseren Emotionen ernähren. Bitte was? Der hat Life Force gesehen und offensichtlich Odyssee im Weltall. Ja. Das war bei Joe Rogan, in der Joe Rogan Podcast Folge 9-11. Da war Alex. Ach so. Entschuldigung. Und dann haben sie ein bisschen Gras geraucht und dann hat Alex Jones richtig ausgepackt. Und das war geil. So, Besteuerung. Habe ich übersehen. Besteuerung von PKW-Diesel. Dieselkraftstoff für PKW soll höher besteuert werden. Die Partei. Sämtliche Autonutzer sollten sich heimlich zu einem Konsumentenkartell zusammenschließen und geheime Absprachen über ihr Kaufverhalten treffen oder sich zumindest verschwören, moderne kleine Parteien zu wählen, die sich der Kartellbildung von der Autoindustrie und der Regierung verweigern, weil sie leider nicht gefragt wurden, ob sie mitmachen wollen. Ja. Den ersten Satz, das ist halt auch einfach so. So könnten die Konsumenten die Benzinpreise drücken, wenn sie jetzt einfach Konsumentenrevolte bis Aral unter den Preis geht. Man könnte so eine führerlose Konsumentenrevolte Petrolgate. Ja, da freut euch schon mal auf Sonntag. Es gibt ja Neues aus der Conleaks-Ecke. Ja. Da werden wir am Sonntag ausgiebig drüber lachen. So in Kurzform kann man sagen. Stop keeping her relevant. Ja. You're feeding her Patreon. Wer eben, als ich die Ergebnisse der anderen aus dem Twitter-Chat gezeigt habe, genau hingeguckt hat, hat da auch was zu gesehen. So, MLTV. MLTV ist eine ganz neue Partei. My Little Pony. Was? Deutschland? My Little Pony Deutschland, ja. Oh, ah, die sind dagegen. Oh. Mit dem niedrigeren Dieselpreis haben 100.000 Autofahrer langfristig kalkuliert. Es ist nicht richtig, für den Abgasbetrug der Autokonzerne bei Dieselautos auch noch die Autofahrer zur Kasse zu bitten. Finde ich fair. Ja, haben sie völlig recht mit. Überleg einfach mal, was das für die Transportbranche bedeuten würde. Aber hier nur um PKW, ne? Ja. Das habe ich jetzt vorgelesen und jetzt kommt nur noch Parole. Rascher Umstieg auf alternative Antriebstechnologien, die für die Mehrheit der Bevölkerung bezahlbar sind. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf der Basis erneuerbarer Energie, Ausrufezeichen. Ich stimme dem zu. Robo-Sound macht es eigentlich nur noch besser. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das Compute. Aber ich finde, man sollte hier Kreuzfahrten sollte man mehr besteuern, weil die alle mit Schweröl fahren. Das sollte teurer werden. Ja. Aber das ist wie bei der politischen Debatte bei Loriot. wo dann gesagt wird, ah, Sie haben jetzt 2 Sekunden länger geredet als der andere, fassen Sie nochmal Ihr Parteiprogramm in 2 Sekunden zusammen und dann kommt sowas jetzt zustande. Der Staat erhebt bereits genug Steuern auf Kraftstoffe. Da fehlt ein Ausrufezeichen. Eine weitere Besteuerung lehnen wir daher ab. Ich habe Schreiben gelernt in der 14. Klasse. Jetzt bin ich in der 15. Die Ausbeutung deutscher Autofahrer muss endlich gestoppt werden. Da die meisten Autofahrer abhängig von ihrem Fahrzeug sind, lassen sich die etablierten immer weiter Einnahmequellen einfallen, um die Autofahrer finanziell zu schröpfen. Oh Gott. Abhängig von ihrem Fahrzeug, die Leute. Ja. Auto. Von ihrem Kraftfahrzeug, wenn ich bitten darf. Ja. Das ist so geil. Oh Gott. Opel Blitz mit Doppelvergaser und Hakekreuzschaltung. Bitte rechts abbiegen. Okay. Wir wollen einen Staat, in dem man nicht links abbiegen kann. Ihr müsst aufhören, es gibt doch Indie-Media nicht mehr. Ach stimmt, ganz genau. Die Nazi-Seite ist ja weg. Die rund um das Auto erhobenen Steuern überschreiten bereits heute den verkehrsaffinen Aufwand der öffentlichen Hand. Das ist aber ein schön Schwätzer. Sorry, verkehrsaffiner Aufwand. Ich hab nur Abitur, was steht da? Naja, affin, also... Ja, auf jeden verstehe ich, aber was genau ist dann jetzt mit der Aufwand der öffentlichen Hand? Nehmt euch schon mehr Geld ein, als die, wie für Straßenbau ausgegeben wird. Okay, das habe ich verstanden. Aber so funktioniert Steuern nicht. Die Verkehrssteuern, die werden nicht alle nur zum Straßenbau verwendet. an Dings denken hier, wie heißt das? Extra 3 früher, neue nationale Nachrichten. So, da wäre auch wieder ausgefallen. Einmal fragt man euch was und dann stellt euch keine Antwort ein. Das soll ein Parteitag sein? So sieht ein Parteitag aus! Aufhören. Hey, ich bin, wie so oft, die DKP ist voll okay. Ja, ein Schritt in diese Richtung sind sofortige Preissenkungen im ÖPNV. Top. Ich zahle hier für eine Innenstadtfahrt 2,20 Euro. Und wenn ich nur 2 Haltestellen fahre, das sind ungefähr 3 Minuten. Irrsinn. Sofortige Preissenkung, da haben die voll recht. Ich gehe wirklich mal bei der DKP in Hamburg vorbei. Staatliche Subventionen abschaffen, darum geht es aber nicht. Die treffen sich, glaube ich, im Altenheim am Roten Forst. Die Hamburger DKP. Ah, die sagen im Prinzip das Gleiche, die Linken. ÖPNV-Tickets, Ticketpreis halbieren. Das ist nicht genug, das sollte noch weniger sein. Den Mehrwertsteuersatz. Deutsche Mitte. Wenn ich gerade mit offizieller Duldung geschummelt wird. Oh mein Gott. Es ist wie so ein billiger Blog geschrieben hier. Nicht zuletzt wird die deutsche Mitte nur noch senken, nicht mehr erhöhen. Unser Finanz- und Geldsystem macht es möglich. Die sind so ein bisschen, das hört sich nach Free Inhabitants an. Kaufen Sie jetzt bei DM. Wenn Sie in den nächsten 24 Stunden wählen, kriegen Sie noch das Buch Die Hochtechnologie im Dritten Reich von Dr. Axel Stoll dazu. DM, Aldi und Rossmann kann man jetzt auch wählen. Muss man wissen. Gehen wir jetzt so alle Themen durch? Nee. Ich glaube, es wird etwas spät dann. Ne? Ja, ich würde sagen, noch so ein paar Schlüssel. Das ist mächtig. Dann aber ohne mich. Ich muss morgen raus, ich muss morgen Steuern verdienen. Na gut. Den hier, den hatte ich noch in Erinnerung. Und zwar eine Obergrenze von 0! Nein! Wir wollen sogar eine Negativauswanderung. Eine Minuszuwanderung. Also eine Einwanderung. Wollen die doch alle nur in Anatolien. Nee, warte mal. Ah, verdammt. Also nur Auswanderung. Ja, richtig. Ja, Abschiebung also Abschiebung. Ja, die sollen ausgewandert werden. Also Minuszuwanderung als Euphemismus für Abschiebung finde ich irgendwie genial. Ja, als Wort jetzt. Das ist 1984. Ich kenne das mit den Helikopterflügen. Subtraktionszuwanderung. Wirtschaftsmigranten. Andere Leute sagen Abwanderung. Ja. Ja, aber spezifisch mich interessiert, also ich bezeichne es jetzt mal neutral als die Judenfrage. Bitte? Was? Die Erinnerungskultur. Da, Erinnerungskultur. Oh, also ich habe gesagt, ja, die Partei stimmt zu, die MLPD stimmt zu, die Rechte stimmt nicht zu, die AfD stimmt zu. Okay, die NPD stimmt nicht zu, die DKP stimmt zu, die Linke stimmt zu. DM hat sich enthalten. Oh, DM neutral? Das will ich sehen. Ja, die sind ja halt die Mitte, ne? Deutsche Geschichte ist viel länger als die Nazi-Zeit. Aha. Mein, bis zu dem Komma, yep, bin ich auch dabei, aber dann kommt was über internationale Banker. Bankster. Der Fest am Ort an europäischen Juden bleibt da nach dem Willen der Deutschen mit unauslöslich in der Erinnerungskultur eingebrannt. Ja, aber der letzte Satz ist ja mal, der relativiert das Ganze dann schon wieder. Jo, also eigentlich Willkommenskultur für Juden. Also als erst sind sie gegen Bankster und dann für Juden. Ja, oh, das ist aber ein Klischee. Meta. Die können sich auf jeden Fall immer rausreden. So, jetzt will ich wirklich wissen, was die da sagen. Selbstverständlich ist und bleibt der Holocaust zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur. Ist das eine von diesen Sachen von Honig um den Mund schmieren und sie dann alle an die Wand stellen, von der ich so viel gehört habe, von der AfD? Solltest du meine Enzyklopädie Galactica nachschlagen, vor allem der Version, die durch ein Dimensionsloch in unsere Zeit geraten ist. Da steht drin, wer als erster an die Wand gestellt wurde, als die Revolution kam. Ist gar nicht unvernünftig, was die sagen. Ja, auch Otto wird da als kulturstiftend genannt von der AfD, finde ich. Ja, und ne? Demokratie, also kein Land hat es mehr gelebt als Deutschland. Ne? Das Volk hat die Staatsgrenze gezwungen. Also gute Lippenbekenntnisse. Soll kein Völkermord sein. Oh mein Gott. Ruhmreiche Erinnerung unseres Volkes. Oh Gott. Und ja. Nicht mit einer Schuldzuweisung. Wir sind daran nicht schuld. Das ist einfach irgendwie passiert. Wenn man dieses Geschwätz rauslöschen würde, wäre es ja meine Position sogar. Ja. Aber halt, ich würde das mit dem, also anders formulieren, ich würde sagen, es sollte halt kein zentraler Bestandteil in dem Sinne sein, dass es halt wie diese Keule benutzt wird. Das finde ich halt, dass wir das brauchen, steht außer Frage, dass wir uns daran erinnern müssen. Der Völkermord der europäischen Juden sollte weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Begründung von die Partei, genauso wie die freundliche Übernahme der DDR, das 7:1 gegen Brasilien und das deutsche Reinheitsgebot. Finde ich aber auch. Das geht auch schon in die richtige Richtung. Die freundliche Übernahme der DDR. Hattest du die MLPD schon? Nee, da kommen wir jetzt mal einfach zu. Die Linken sind nämlich langweilig. Das waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Ausrufezeichen. Zur Erinnerungskultur müssen aber auch die Opfer und der Widerstand von zahllosen ChristInnen, parteilosen AntifaschistInnen, SozialdemokratInnen und KommunistInnen gehören. Warum wurde parteilos nicht gegendert? Ich fühle mich gerade ziemlich diskriminiert. Parteilos. Wie kennst du das? Weil das eine Zustandsbeschreibung ist. Also ja, außer komm. Dem letzten Punkt finde ich das alles okay. KommunistInnen? Ja, also sorry, für die Helicopter Rides. Nee, Moment mal, also du kannst ja, also da muss ich jetzt mal kurz dann reingrätschen, weil du kannst ja, es sind ja natürlich jede Menge Kommunisten in den KZs ums Leben gekommen. Ich glaube ja, nicht, dass das alles vollkommen... Okay. Damals also, war Kommunismus auch noch nicht ganz so schlimm. Ja, war noch nicht so in Westeuropa. Die Idee war noch ein bisschen hoffnungsvoller, nicht wie heute, wo man weiß, wo es hinführt. So wie Sozialdemokratie. Es hatte sich noch nicht rumgesprochen, dass das nicht so richtig funktioniert mit dem Kommunismus. Ja, mittlerweile hat man aber die entsprechenden Daten dazu. Ach, guck mal, 2,5 Stunden, wie die Zeit vergeht. Ja, gucken wir noch mal kurz, haben wir hier noch was Gutes? Begrenzung Nutztierhaft, Braunkohle, Leiharbeit. Ich bin gespannt, was die NPD zu Braunkohle sagt. Ja? NPD? Nein. Ah, okay. Es war nur braun, weiß schon. Nationale Währung. Überrascht mich da. Nein, Frauenquote. DM. Selbstverständlich. Immer als franzoses Abzockmanöver des Finanzkartells. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr etwas davon mitnehmt, von dieser Sache, macht diesen Test und nehmt die deutsche Mitte am Ende rein und guckt euch die Position von denen an. Es ist nur großartig. Andere Parteien können nicht sagen, wie sie das anstellen wollen, weil sie mit Kartellen verwandelt sind. Es wird 18 schwierige Monate geben und danach sieht die Welt wieder gülden aus. Doch das Wort zum Abend. Perfekt. So. Auf in eine güldene Zukunft. Wisst ihr eigentlich, wenn ihr jeden Sonntagabend ab 18 Uhr pünktlich die Weltraumaffen guckt, sieht die Welt auch wieder gülden aus? Ja, das ist so. Wer das nicht macht, der braucht auch gar nicht wählen. Ja, genau. Der weiß ja gar nichts. Ja, das war ja ein pfundiger Abend. Also ich bin froh, dass ihr alle da wart. Das war wunderbar. Da stimme ich euch zu. Selbstverständlich. Ich habe das Wort des Abends mal markiert. Durchlässigkeit. Durchlässigkeit. Und Frauen haben andere Qualitäten als Männer, das sollten wir berücksichtigen. Habt ihr das jetzt endlich verstanden? So, wer die deutsche Mitte versteht das. Nee, am 24. sollte ja AKP wählen. Wann sollen die dann DM wählen? Was sagt die Partei? Nee, schon gut. Schon gut. In diesem Sinne, erste Stimme die rechte, zweite Stimme die linke. Moment mal, die Fragen nach Strafen für 14-Jährige und das... Ach nee, okay, ich dachte schon. So. Dieser Staat bestraft kleine und kleinste Straftaten zu streng, deckt jedoch in erschreckendem Maß schwerstkriminelle Pädophile, Drogenhandel, Wirtschaftsstraftaten. Das ist ja alles volle Kanne 14-Jährige. Wirtschaftsstraftaten durch 14-Jährige oder was? Ja. Wir haben die Frage nicht verstanden, aber es stand was von Kriminalität. Und die stimmen zu, es macht überhaupt keinen Sinn. My brain hurts. Pizzagate! Ja. Oder? Mit diesen Weisheiten kann man sich ja eigentlich schon fast verabschieden. Ja, jetzt wird es auch langsam Zeit. Projekte gegen Rechtsextreme? Oh. Stapel! Was denn? Mach dein aus! Ja, machen wir Schluss für heute. Es wird nicht weniger schön, aber es wird immer länger. Schlaf jetzt! Ja, dann macht's gut da draußen. Ich stelle noch mal kurz vor und ihr sagt dann noch mal Hallo oder so, damit es nicht immer so gestellt aussieht. Der Stapel war da. Hallo und tschüss. Der Solanum. Hallo und tschüss. Der Mond. Der grüne Welt wird gebannt. Ja, ich wünsche noch eine gute Nacht. Ich war der Mars und wir sehen uns Sonntag um 6. Tschüss.